Aha. Heute. Warte, pass auf, pass auf, pass auf. Ah, Fehler. Ach, wackeln. Ja, sorry, es tut mir leid. Macht nichts. Weißt du was? Wie heißt denn der Tee, die meisten? Der, es ist ein Maulbeerblättertee. Maulbeerblättertee. Okay. Okay, da stellen wir den Tee runter, oder wie? Okay. Ja, genau. Eigentlich so, wie es gehört, weg von den Kompis. Ja, Wahnsinn, so. Ja. Hey. Ja. So, Lob und Tadel, Ausgabe 27 mittlerweile. Dieses Lob und Tadel, das könnte man schon austauschen weißt gegen du, Obst und Tentakel. Bevor wir hat nichts mehr mit Schule zu tun, aber haben, irgendwie geht es immer ums Lernen. Hatten wir eine anonyme Gesellschaft, die hat, wir haben uns Platz Wien genannt. Und wir haben, ohne dass jemand wusste, wer wir sind, in unregelmäßigen Abständen, damals gab es noch Fax als Medium, haben wir Faxe verfasst, wo wir gegen typografische Missstände protestiert haben. Und diese Faxe haben wir immer so organisiert, dass irgendjemand von uns, also das war damals der Erich Monitzer, die Karin Gröbner, der Gerhard Pani, Clemens Heider und ich, wann immer irgendjemand ins Ausland gefahren ist, haben wir dann diese Faxe von dort nach Österreich geschickt, an bestimmte Stellen und haben gegen Missstände protestiert, wie zum Beispiel gegen Leitsysteme, die Architekten gemacht haben, eine Sache, die jetzt noch aktuell ist, gegen, was war das noch, das Logo, glaube ich, vom Erscheinungsbild bei der Buchmesse, dann gegen die Verwendung der Rotis, damals in dieser täglich alles Zeitung, lauter so. Also wir haben die Faxe hier verfasst und wann immer jemand von uns ins Ausland gefahren ist, hat die Person das Fax reingefahren und von dort von einem Postamt oder so das Fax an Stellen in Österreich geschickt. Einfach weil das lustige Anonymer war. Ja. An mehrere Stellen. Kann ich mich nicht mehr. Und an diese jeweilige Stelle, die diese Schriftart verwendet hat. Und welche Stellen? Naja, die betroffen waren. Verantwortliche. Aber die diesen Missstand beheben. Zuständige oder die verantwortlich sind, die oder das so, ja. Ja, ich glaube, warte mal, lass mich nachschauen, ich glaube, ich habe was da noch. Der Club der anonymen Typografen. Ja, ich glaube, warte mal, lass mich nachschauen, ich glaube, ich habe was da. Ich probiere einstweilen den Maulbeer-Ingwer-Tee, Maulbeer. Maulbeeren kann man nämlich essen, das ist das, diese leicht schrumpeligen Früchte. Herrlich. Na, ich kann mir sagen, in der Zwischenzeit, wo ich bin bei Martin Tiefenthaler in Maria Enzensdorf, wenn das richtig ist. Ach, Maria Lanzendorf. Ich bin im Dunkeln hierher gefahren und immer nur nach Navigation links abbiegen, rechts abbiegen. Bin dann am Ende einer Straße gelandet, bei einem Bach, an einer Mühle mit einem Schlot, an einem Gestüt vorbeigefahren. Ist es da irgendwie, wo die Pferde sind? Von Magna? Das ist so diese Magna Racing von Frank Stronach. Ist weiter weg, aber es ist zumindest so. Ach so, die gibt's überall. Ja, und bei Martin Tiefenthaler zu Gast und auf dieses Gespräch habe ich mich schon sehr gefreut. Ich bin bei ihm in seinem Atelier. Viele Bücher, schöne Tische, wo man arbeiten kann, selbst entworfen, mit geschmiedetem Untergestell, Holz, riecht gut, Holzplatte, da drüben eine Glasplatte, wahrscheinlich leuchtet der auch, oder? Ja, ist ein Leuchttisch, den braucht man aber nicht mehr heutzutage. Ein Leuchttisch, ja. Eine Zen-Matte, wann das richtig ist. Ja, der Dami, genau. Ja. Also ich möchte jetzt nicht alles bloßstellen, aber ein bisschen beschreiben, große. Also ich gehe nur mal zum Regal, also eine eigene Abteilung mit tausenden von Büchern, aber es stehen die Bücher am Fenster in deiner Reichweite, das werden wahrscheinlich die wichtigeren das sein. Diese Martin schreibt Dissertation über die Einführung, wie die Großbuchstaben entstanden sind. Eingeführt worden sind. Vermischung von großen und kleinen. Aber ich möchte jetzt nur mal vorlesen, ja. Dickes Buch, die schöne Schrift. Klassiker von Musik, ja. Dann das Buch vom Buch, Geschichte der Textüberlieferung? Das ist über das Frühchristentum. Und nachdem Heuschheit die Zeit, Engel, mit der ich mich beschäftigen muss, nicht das Frühchristentum, aber zumindest ab dem 6. Jahrhundert behandelt, brauche ich hier Grundlagen. Gestalt und Funktion der Typografie. Kapr, ja, Klassiker. Gestalt und Funktion der Typografie? Kapr, ja, Klassiker. Ja, absoluter Klassiker, großartiges Buch. Materialität der Kommunikation. Ja, ist, aber dürfte Hammer sein. Ja, ja, aber es ist ein... Das ist ein dieses Philosophisches, das wahrgenommen hat. Dass, ja. Materialität der Kommunikation. Die indexikalischen Werte oder, keine Ahnung, der indexikalische Impact von Form auf oder die Rückwirkung auf den Inhalt. Also dass die Materialität der Kommunikationsmittel mit dem Inhalt etwas macht, der dadurch vermittelt wird. Dass es nicht wurscht ist. Ja, so ist es, genau. Auf Deutsch, dass es nicht wurscht ist, mit welcher Schrift man aussetzt. Dass es nicht wurscht ist, mit welcher Materie dieser Inhalt verbunden ist. Auf Deutsch, dass es nicht wurscht ist, mit welcher Schrift man aussetzt. Ja, ja. Weil das auf den ich darf Gründungsmitglied sein. Typografische Gesellschaft bist du. Diejenigen, die ich gerade vorhin aufgezählt habe, die den Platz Wien begründet hatten, das Magister, die anonymen Faxer, wir haben dann die anonymen Faxer durch das Mutmachen vor allem von der DGM in der Person von Rudolf Paulus Gorbach von der Typografischen Gesellschaft München und auch durch unsere Mitgliedschaft bei der ATYP, die Association Typographique International, das ist der Dachverband von allen Schriftgestalterinnen der Welt, haben wir dann irgendwie den Mut und auch die Ermutigung gefunden, haben sagen wir so, es war uns klar, dass nachdem Österreich ein paar Pioniere und Pionierinnen sowohl in der Schriftgestaltung als auch im Umgang, im verantwortungsvollen Umgang mit Schrift hat, dass trotzdem das typografische Niveau in Österreich nicht das ist, dass man es vergleichen könnte mit anderen Ländern wie Holland, England, Deutschland, die Schweiz. Und so haben wir beschlossen, dass wir eigentlich ausländisches Wissen importieren müssen. Und über die Mitgliedschaft bei der ATYP war es sehr, sehr leicht, eigentlich wirklich gut. Gute Rennen. Wir waren auf dem ATYP macht jährlich einen Kongress und am ATYP-Kongress in Rom habe ich zum ersten Mal in meinem Leben den Matthew Carter gesehen, live, der die Vedana gemacht hat und die Georgia, die ganzen Systemschriften und einer der wesentlichsten Schriftgestalter des 20. Jahrhunderts und auch jetzt des 21. Jahrhunderts immer noch. Der ist noch mit Bleisatz groß geworden, Fotosatz und eben auch der digitalen Revolution. Und ich kann mich noch erinnern, der Erich und ich, wir saßen dann in der Bank, so, boah, Matthew Carter, Wahnsinn und so. Also für mich ist das so, wäre ich ein Maler, ja, und ich, keine Ahnung, ich könnte Francis Bacon einfach gegenüber sitzen und mit ihm plaudern, ja, oder egal zu welcher Zeit, auch von mir, weil es jetzt ganz aktuell ist, Velázquez, egal, ja. Und dann bin ich zu Matthew Carter gegangen und gesagt, Mr. Carter, for the first time, in the last 2000 years, we have a typographic society in Austria, would you like to come and do a lecture for us? Er ist ungefähr ein Kopf größer sicher, hat dann so runtergeschaut, gesagt, of course. und dann haben sich auch wunderbare Freundschaften ergeben und wir haben sehr, sehr schönen Umgang pflegen können mit denen und irgendwie hat das uns total befriedigt und gleichzeitig hatte ich auch das Gefühl, dass viele Leute sich auch in Österreich darüber gefreut haben, dass endlich auch auf typografischem Gebiet was geschieht. Design Austria hat uns da sehr unterstützt und auch natürlich die Schule, in der wir unterrichten, die Grafische in Wien, das war alles sehr förderlich, also was Veranstaltungsorte betroffen hat oder diese Dinge. Und eigentlich haben wir das Ganze auch für Studentinnen und für Studenten eigentlich organisiert. Schon auch natürlich für Kolleginnen und Kollegen, aber der Hauptteil des Publikums waren eigentlich immer Studentinnen. Was Veranstaltungsorte betroffen hat oder diese Dinge. Und wir haben ganz treue Mitglieder der ersten Stunde. Ich glaube, wir haben momentan 80 Mitglieder, glaube ich. Wenn man das vergleicht mit der TGM, die haben, glaube ich, 1200 oder irgend sowas. Wir haben ganz treue Mitglieder der ersten Stunde. Ja, die ein ähnliches Interesse daran haben, dass das Schrift geachtet und dass mit ihr sorgsam umgegangen wird. Und was die machen, wenn die einfach Freunde und Mitglieder und das sind der Leute, DGA sind, die mit Schrift die zahlen netterweise einen sich auch ausweilen, so, Interesse dass wir haben, dass dann Vorträge damit finanzieren können oder wie jetzt eben im Sommer das Symposium auf Schloss Raabs, das wir alle 3 Jahre veranstalten. Und Freunde und Mitglieder bei der DGA sind. Erik Spiekermann wird kommen, der ist auch eigentlich ein guter Freund und verfolgt sehr, sehr freundlich, was so hier geschieht. Mittlerweile ist es auch so, dass bei Fontshop Schriften verkauft werden, die Österreicher gemacht haben und Österreicherinnen. Und das wäre vor 20 Jahren undenkbar gewesen. Wir hatten da Pioniere wie den Ottmar Motter und dann eben auch die Yvonne Dietrich oder den Wolfgang Homola. Aber dass wir jetzt so eine geballte Ladung an österreichischen Schriftdesignerinnen und Designern haben, ist eine sehr glückliche Fügung. Ja, dass wir jetzt eine geballte Ladung richtig. Die, wobei man unterscheiden muss. Eine Ausbildung zu einem brauchbaren Umgang mit Schrift, also einfach grafisch. Nun hat die Arbeit in der Ausbildung. Die angewandte Fügung gibt es, also die grafische. Das Schriftbewusstsein fällt ja nicht vom Himmel. Andere Stellen, wie auch Fachhochschulen oder in Linz oder in Graz oder so. Also ist die Aufmerksamkeit auf Typografie, kann man sagen, wird wirklich unterstützt. Und die internationalen Kontakte haben natürlich da schon geholfen. Und dann natürlich geschieht es, dass Menschen, die in Österreich studieren, im Kontakt damit, dass natürlich hier und dort ein Interesse geweckt wird, dass bei uns geweckt werden kann, aber zum Beispiel, wir können ausbilden zu verantwortlichen Grafikdesign, aber wir können nicht ausbilden zu Schriftdesign. Und diese Menschen können dann international weiter studieren an bedeutenden Plätzen wie eben in Reading, in der Nähe von London an der University of Reading oder eben in Den Haag an der KBK, an der Königlichen Akademie, wo exzellenter Schriftdesignunterricht stattfindet und wo dann Menschen, die hier ihr erstes Interesse gefunden haben, dann dort wirklich zu professionellen Schriftgestalterinnen und Gestaltern ausgebildet werden. Exzellenter Schriftdesignunterricht stattfindet. Nein, das ist keine Hochschule, das ist eine HTL, das ist ganz eine stinknormale HTL, worauf wir eigentlich sehr stolz sind. Hier zu professionellen Schriftgestalterinnen und Gestaltern. Also wir haben, wir beginnen mit 15, machen 5 Jahre. Ist eine grafische Hochschule? Maturierungsschule? Haben aber auch HTL, oder? Das heißt, wo Menschen mit Matura so ab 15 Jahren gehen die Leute dorthin und was wir dann noch und haben, dann ist eine verschiedene Berufe dann als Abschluss. Sowohl die 5-Jährige abgeschlossen haben, noch ein Jahr nach ihrer Matura machen können, als auch die, die das Kolleg gemacht haben, das leider nur 2 Jahre dauert, die können noch ein drittes Jahr dort anhängen. Und die Vorstellung ist die, dass diejenigen, die maturiert haben in der höheren oder die ein 2-jähriges Kolleg abgeschlossen haben im Grafikdesign, dass die in Büros angestellt werden können und dass, wenn man dann noch die Meisterschule macht, dass man dann auch in der Lage wäre oder ist, selbst ein Studio aufzumachen mit Freundinnen und Freunden oder allein zu bleiben. Das geht natürlich auch anders, aber das ist sozusagen der Plan. Auf die Angewandte und können dann dort in der Grafikdesignklasse noch weiter studieren. Und die Beziehung zur Angewandten ist über Personen wie den Erwin Bauer oder die Elisabeth Kopf oder auch den Oliver Katak oder so sehr, sehr angenehm. Also das sind echt nette und gute Kollegen und Kolleginnen, wo wir uns immer freuen, wenn wir mit denen zu tun bekommen, obwohl wir alle sehr beschäftigt sind und einfach auch die Kontakte nicht so pflegen können, wie man eigentlich möchte. Du bist auch selbstständig. Ich mache Bücher. angewandten ist über Bücher Personen, machen heißt. Ich gestalte Bücher. Ich bekomme Manuskripte auf den Tisch und mache Bücher draus. Also ich gebe Büchern die Form. Also das sind ich mache auch andere Dinge. Ich betreue immer noch ein paar Webseiten und ich mache natürlich auch Plakate und so Zeug. Aber ich mache eigentlich hauptsächlich. Du bist auch selbstständig. Ich hatte früher eine Agentur mit einem ehemaligen. Bücher machen heißt. Gestalte Bücher. Ich bekomme Manuskripte auf den Tisch. Der ich eigentlich meine Existenz begründet habe. Büchern die Form. Und ja. Ich mache hatte aber ein, betreue immer noch ein paar Webseiten. Dadurch eigentlich relativ ungesundes Leben. So ja. Guten Umsatz, aber sehr ungesundes Leben und habe dann mit zunehmendem Alter beschlossen, ich hatte dass früher ich früher eine Agentur mit einem ehemaligen Schulkollegen. Eher nur mehr die Sachen machen möchte, die ich wirklich gerne mache. Mit der ich eigentlich meine Existenz begründe. Und Bücher machen gehört da ganz sicher dazu. Und auch Dissertation geschreibt, die eben hatte aber einen Ursprung und dadurch von großen ist die Dissertation geht, es geht darum, dass das lateinische Schriftsystem als erstes zwei unterschiedliche Schrifttypen miteinander vermischt hat, wie Großbuchstaben und Kleinbuchstaben, die in ihrer zeitlichen Entwicklung fast 400 Jahre auseinander liegen. Und die Frage lautet, und auch warum die Dissertation, die du schreibst, die eben auf der Suche nach die Antwort ist, auch nach dem Ursprung meiner Meinung nach und der Unterscheidung sehr schöne, weil es eine hochgradig manipulative Einführung war. Und die manipulative Kraft in der Verwendung der Großbuchstaben würde ich gerne nachweisen. Also die Tradition heißt die semantische Aufladung von Großschreibung und ihre Pragmatik. Und nein, so schlimm ist das nicht. Es geht darum, wenn man sich vorstellt, das war eigentlich mein Initialerlebnis. Die NSDAP hat alle zwei Wochen einen sogenannten Wochenspruch herausgegeben. Das waren unter A2-Format und das wurde alle zwei Wochen in Ämtern und Schulen affischiert und da wurden halt nationalsozialistische Weisheiten kundgetan. Und das erste Exemplar, das mir untergekommen ist, ist üble Sachen. Ein Mittagssatz, ich habe heute zufällig einen gelesen. In jeder Zeile ein Wort steht und der Satz lautet, der Führer hat immer recht. Wenn ich das, und Adolf Hitler, nicht Adolf Hitler. Ich glaube, es ist unsigniert. Aber es ist natürlich Adolf Hitler gemeint. Es ist ganz klar, wer mit Führer gemeint ist. Nein, es steht kein Name drunter. Blödsinn. Und wenn ich das in der Schule herzeige, in Großbuchstaben, wenn ich das in der Schule herzeige, dann, die glauben, das ist erfunden. Ja, aber das war mal echt blutige Wahrheit. Ich habe mir gedacht, was passiert, wenn ich das in Kleinbuchstaben schreibe? Oder er wird zumindest adressiert oder wer auch immer sagt. Dann zerfällt der Satz und ist nicht aufrecht zu erhalten. Das heißt, es gibt in Großbuchstaben. Ich würde das jetzt in junktorisch nennen. Es gibt eine Tradition oder eine kulturelle Konnotation mit Großbuchstaben, die einen glauben lassen, dass wenn etwas in Großbuchstaben dasteht, dass es glaubwürdiger ist und weniger belegt werden muss, als wenn etwas in Kleinbuchstaben dasteht. Und die Frage lautet, wie kommt es dazu und woher kommt das? Und ich bin jetzt eben dabei, das ist meine Arbeitshypothese und ich glaube, ich kann das auch nachweisen, dass die damals karolingische Minuskel vermischt wurde mit den Versalbuchstaben, die eben schon mindestens 300 Jahre aus der Mode waren, sozusagen, die Großbuchstaben und die Kleinbuchstaben. Es wurde damals alles in Kleinbuchstaben geschrieben. Und dann eben am Ende des 7. Jahrhunderts, Beginn des 8. Jahrhunderts, gab es plötzlich dann diese Incipits und die Explicits, das heißt, wo dann steht, hier beginnt das Evangelium nach Johannes und hier beginnt der Brief des Apostel Paulus an die Korinther. Weshalbbuchstaben, die Großbuchstaben? Die Großbuchstaben. Genau, und das heißt, ich habe einen Text, der erstens nicht Teil des Textes ist, sondern der wirklich sagt, hier beginnt, hier endet. Dadurch schließe ich alles andere aus und dadurch kann ich die Bibel oder das Neue Testament, das sicherlich Objekt großer Auseinandersetzungen war, was gilt und was nicht. Deutungshoheit und Wahrheitsanspruch, der damit gestellt wird. Damit kann ich feststellen, dass gilt und das andere gilt nicht. Das heißt, ich kann das, die Bibel, es wurde die Kanonisation der Bibel so unterstützt. Dadurch kann ich die Bibel oder das Neue Testament, das oder das gilt jetzt, dieser Text gilt. Also, Objekt große Auseinandersetzungen war. Es nicht gilt. Du musst dir vorstellen, es gibt hier in einem durchgeschrieben den Text der Bibel, einen Inhalt, genau, der ausschließlich aus Kleinbuchstaben besteht. Ja, ja. Also diese karolingischen Minuskeln, die, also praktisch, Zeit, es wurde angesprochen, die dann jetzt von Karl dem Großen. Ich habe jetzt noch nicht das geordnet wurden, ja, dem Reich. Ich habe jetzt noch nicht den Einsatz der großen Kleinbuchstaben verstanden. Und du musst dir vorstellen, es gibt hier, und plötzlich haben wir Überschriften in einer anderen, eine Wurst, Text, einen Inhalt, ja genau, mit die aus der Capitalis Monumentalis, der römischen Capitalis Monumentalis, ja, ja, kamen. Genau, genau. Wobei im 4. Jahrhundert auch Bücher in der Capitalis Monumentalis oder eher in der Rustica in einer etwas schneller geschriebenen Form im Gesamten in dieser Schrift übergeschrieben wurden. Und es wurde eben, ja, ausschließlich groß. Es wurden nie Schrifttypen in einer Textsorte vermischt. Darum geht's. Und ausschließlich darum geht's. Und die diese unglaubliche, wie es so auf diesen großen Torbögen Triumphbogen steht. Ja, also es gibt in Ägypten gibt's drei Schriftarten. Das sind die Hieroglyphen, hieratisch und demotisch. Die kommen alle vor, aber in einer Schrift, aber ausschließlich in einer Text steht es dann ausschließlich nur eine. Es wurde nie vermischt. Es gibt keinen Papyrus, wo Hieroglyphen vermischt und hieratisch vermischt sind. Darum geht's. Ja. Und das Unerhörte war diese Vermischung von zwei Textsorten, wobei man sagen kann, die eine ist eher monumentaler und die andere ist eher flüchtiger oder ja, informeller. Ja. Die kommen alle vor, aber in einer Schrift, in einer Text. Das kommt noch dazu, dass es einen Metatext oder dass es einen Paratext zum ersten Mal überhaupt gibt. Ja. Das ist das Arge dran. Und das Unerhörte war diese Vermischung von zwei Texten. Das ist sehr viel später. Das ist sehr viel später. Das ist sehr viel später. Aber es war dann innerhalb von wenigen Jahrzehnten, setzt sich dann das durch. Der Metatext, und auch die wissenschaftlichen Werke aus der Zeit übernehmen das natürlich, weil typografisch ist das sehr brauchbar. Aber der Ursprung besteht sicher nicht in einem typografischen Ordnen, sondern besteht eher in einem. Aber die Vermischung in einem Satz, dass man sagt, die Sonne ist rot, dass man die einmal groß schreibt, das ist dann unabhängig von deiner Fragestellung. Aber es war dann innerhalb von richtig. Eine Autorität darstellen, die eine Wirklichkeit verordnen kann. Natürlich, weil typografisch ist das ja sehr brauchbar. Ja. Aber der Ursprung, die Großschreibung, die semantische Aufladung von Großschreibung und ihre Pragmatik. Besteht eher in einem Verordnen. Ja. Das ist weil das, einfach diese Verordnung, das heißt, weil diese Großbuchstaben bezeichnet man als Pragmatik, einen Machtanspruch eben darstellen. Der Handlungsaufforderungsaspekt eines Zeichens. Die eine Wirklichkeit verordnen kann. Mhm. Noch der Titel noch einmal vor deiner Dissertation, weil ja, kann man, glaube ich, ja, schon so sagen. Die semantische Aufladung von Großschreibung und ihre Pragmatik. Das sind eigentlich Tropen, so die unterschiedlich klassifiziert werden, wo es eigentlich ums man kann, es gibt Schulen, die sagen, dass alle also Ironie zum Beispiel, Sarkasmus gehört auch zur Pragmatik, aber ist, glaube ich, in der Rhetorik dann mehr. Ja, das mit Witz und Paradoxien, ist alles so Pragmatik, also das ist Pragmatik. Welche Handlungsaufforderungsvalenz ein Zeichen hat. Aha. Das heißt, die Pragmatik von einem Stoppschild ist, dass ich da stehen bleibe. Ja? Ja, das ist die Handlungsaufforderung vom Zeichen. Also was das Zeichen in der Lage ist, hervorzurufen. Ja? Und ich untersuche eben, was ist die Großschreibung in der Lage hervorzurufen. Und weil wir gerade vorhin bei den Wochensprüchen waren, ich habe mir diese unsägliche Arbeit angetan, in Archiven in München und in Berlin, alle diese Wochensprüche abzuschreiben, Groß- und Kleinschreibung auszutauschen, zählen und das Ganze sichtbar zu machen in einer Infografik und kann zeigen, dass je prekärer die Kriegslage wird, desto mehr nimmt die Großschreibung in diesen Plakaten zu. Ich habe mir diese unsägliche Arbeit angetan. Also das sieht man sehr schön. Und dann als sozusagen als Point of No Return, wo klar ist, der Krieg, das geht sich nicht mehr aus, dann wird das eine riesen Unordnung. Dann werden auch wieder gebrochene Schriften eingeführt, die eigentlich 1941 verboten worden sind. Ja. Also das sieht man sehr schön. Wenn man einmal eine Seite gelesen hat, geht das sehr wohl. Das ist interessanterweise, haben wir das im kulturellen Gedächtnis schon noch drinnen. Wenn ich in der Schule das mit einer Klasse eine halbe Seite lese, haben es die Leute. Die gebrochene Schrift, das ist die Frakturschrift, das ist so diese alte deutsche Schrift, wo man irgendwie gebrochenen Küssen als Küssen liest, irgendwie. Wovon die Frakturschriften, eine Klasse. Also, schwierig zu lesende Schrift sind. natürlich mit unglaublich vielen, keine Ahnung, Konnotationen belegt und gelten für viele als nationalsozialistische Schriften und so, wobei eben das Paradoxon ist, dass die eigentlich von den Nationalsozialisten verboten worden sind. Wovon die Frakturschriften also eine Klasse sind, die sind natürlich mit unglaublich vielen, keine Ahnung, Konnotationen belegt und gelten für viele als nationalsozialistische Schriften und so. Wobei die könnte man machen. Es gibt natürlich, Großschreibung hat viele Phänomene. Ja. Darauf nehme ich in meiner Dissertation eben jetzt keinen Bezug, aber der Vollständigkeit halber geht es darum, Im Internet, auf Twitter oder auf Facebook, kann man auch untersuchen, gilt Großschreiben als Anschreien. Zum Beispiel alle diese ist das auch diese eigentlich dieselbe Kategorie von Untersuchungen, die man da machen könnte? Bumm und so, auch nur in Großbuchstaben. Es gibt dann so Gründe auch vielleicht von Leserlichkeit. Also wenn ich mich mit meiner Frau in der Früh entzettel, dann schreibe ich auch in Großbuchstaben, weil ich mir sicher sein kann, dass man das besser lesen kann. Außer man schreibt jetzt mehr als 4 Zeilen, dann hat es einen gegenteiligen Effekt. Aber es ist auch so, dass zum Beispiel Künstlerinnen lieber Großbuchstaben verwenden, weil die ornamentaler sind als Kleinbuchstaben. Natürlich, die lieben total Großbuchstaben, weil die Geometrie der Großbuchstaben, die eigentlich in der Typografie keine wirkliche Unterstützung sind, aber für Künstlerinnen und Künstler irgendwie einen ornamentalen Wert darstellen. Aber es ist auch so, dass zum Beispiel Künstlerinnen verwenden, weil die ornamentaler sind. Die Architekten. Die haben auch das Privileg, in jeder Schriftart so unleserlich wie möglich zu schreiben, oder? Die eigentlich in der Typografie keine wirkliche Unterstützung sind, aber für Künstlerinnen und Künstler irgendwie einen ornamentalen Wert darstellen. Die Ärzte machen es ja nicht, gerade. Das ist eine andere Geschichte. Aha. Die Ärzte haben da keinen Anspruch, die schreiben nicht. Die haben auch das Privileg, in jeder Schriftart. Also der Zugang zur Kleinschreibung, um eben diese Substantivierung im Deutschen oder so zu. Jetzt weiß ich aber auch, warum all diese revolutionären Charaktere, die ich so kenne, also es gibt mehrere, die aufmüpfig waren, die ersten, die gegen die 60er Jahre und so weiter, in ihrem Vorwort, in höherem Alter, die ersten waren, die alles kleinschreiben. Gewidmet also der einer Klage, wie hässlich das ist. Also die hatten einen ästhetischen Ansatz. Die beziehen sich aber auch auf die gebrochenen Schriften, weil die Großbuchstaben gebrochenen Schriften also besonders klobig und raumgreifend sind. Und das ist jetzt, wenn die nur am Satzanfang stehen oder so, wie in Englisch, nicht so dramatisch und kann dort ohne weiteres eine Aufgabe erfüllen, während bei dieser unglaublichen Substantivanhäufung im Deutschen, was vor allem in der Barockzeit überhand genommen hat. Klotziger, groß sind sie. Das war für sie ein ästhetischer Ansatz. Während das Bauhaus zum Beispiel die auf Kleinschreibung zurückgreifen wollte, weil sie das weniger aufwendig fanden. Das heißt, da gab es diesen Satz, den hatten sie unten stehen, wir schreiben alles klein, weil wir damit Zeit sparen. Und da ging es darum, dass ich mir im Bleisatz, da hat ja jede Lade mit Groß- und mit Kleinbuchstaben hübsch ein paar Kilo. Und wenn ich aber jetzt nur mehr eine Sorte von Alphabet habe, dann erspare ich mir erstens einmal einen Haufen Blei, dann ich erspare mir unglaublich viel Arbeit, wenn ich nach dem Bleisatz die Buchstaben wieder zurücklege, wieder ablege. Und ich kann auch viel schneller setzen. Im Bleisatz, da hat ja jede Lade mit Groß- und mit Kleinbuchstaben hübsch ein paar Kilo. Und wenn ich aber jetzt nur mehr eine Sorte von Alphabet habe, dann erspare ich mir erstens einmal einen Haufen Blei. Da gibt es ein Standardwerk, das die Großschreibung im Deutschen verfolgt, seit 1500, welches jetzt die grammatikalischen Regeln waren, die von Grammatikern eingeführt wurden. Diese Vermischung entstanden ist, dass man Sonne groß schreibt, wenn sie im Satz auftritt? Oder wie ist Namen groß schreibt. Und als dann auch Substantive groß geschrieben wurden, musste man Gott mit einem großen GO schreiben, damit das sich wieder unterscheidet und hervorhebt. Da hat jemand eine Idee gehabt. Das ist eine ziemlich groß zu verfolgende Geschichte. Dass man zum Beispiel Gott groß schreibt. Initialen. Initialen, ja, genau. Namen groß schreiben. Und das ist eine andere Geschichte. Auch Substantive groß geschrieben wurden, musste man Gott mit einem großen GO schreiben. Mhm. damit das sich wieder unterscheidet, ja, und hervorhebt und so. Also das ist eine spezifizierende folgende Geschichte. Und diese großen Versalien, ich glaube, Versalien sagt man, diese ganz großen, ausgeschmückten Initialen, so okay, ja. Das ist ja noch eine andere Geschichte dann. Das ist eine andere Geschichte. Okay. Also gut, das eine war eine übrigens darüber, Überlegung, das andere war eine zeitersparende Überlegung. Ich also näher anschauen, aber das kommen wir heute nicht dazu. So, dass man schneller abkommt. Schau, warte mal. Dann gibt es so Überlegungen wie bei Otto Eicher. Ja. Der hat alles klein geschrieben. Du hast gesagt, mehrere eben Sachen gesagt hat, die waren Versalien die Gründe, kommen aus dem römischen imperialen Denken, was auch eine richtige Überlegung ist. Es gibt die Überlegungen, Großschreibung etwas einzudämmen. Das ist die große Auseinandersetzung, was ist jetzt deutlicher und klarer zu lesen. Und dann gibt es, wir brauchen die Großschreibung, damit wir einfach den Sinn schneller erfassen, was alle Leute in England oder Frankreich dazu verurteilen würde, den Sinn nicht so schnell erfassen zu können. Also wann immer man dazu Überlegungen anstellt, muss man wissen, dass man sich inmitten von Ideologie befindet und nicht in einer Diskussion, was brauchbarer oder besser ist, sondern es ist eine rein ideologische Diskussion. Ja, sicherlich, weil das sind Weltbilder, die aufeinander prallen. Aber wenn ich die Rechtschreibung erleichtern möchte, heißt das automatisch, dass ich mehr Menschen den Zugang zum Schreiben gewähre. Also es gibt einen Grund, warum, würde ich jetzt sagen, grob verallgemeinert, warum politisch eher rechtstehende komplexe grammatikalische Regeln bevorzugen, während politisch eher linksstehende eigentlich eine Vereinfachung wünschen. Würde ich mal mich so sagen trauen. Und das liegt schon daran, dass einfach dadurch, wenn etwas komplexer ist, weniger Leute dazu Zugang haben. Also es gibt einen Grund. Ja, also das ist Bildungsbürgertum technisch, finde ich, eindeutig. Ja, das ist das Gleiche wie das, es geht nicht um Pädagogik, sondern es geht um Ideologie. Wenn ich mir überlege, ob es jetzt eine gemeinsame Schule für 10- bis 14-Jährige geben soll, das ist keine pädagogische Überlegung. Das ist eine ideologische Überlegung. Das liegt schon daran, dass einfach dadurch, wenn etwas komplexer ist, weniger Leute dazu Zugang haben. Womit? Also das ist Bildungsbürgertum. Ach so, naja. Es geht nicht um Pädagogik, sondern es geht um Ideologie. Wenn ich mir überlege, das Ideologische an der Schrift für 10 bis 14 ist jetzt, glaube ich, nicht so einfach anzumachen an der Schrift selbst, aber an der Verwendung der Schrift. Was hat die Schrift damit zu tun? Die Art und Weise, mit Ideologie. Zugang zu Bildung ermögliche oder die Art und Weise, ob ich Menschen Stoff gebe, der ihnen zugänglich gemacht wird. Ja. Es gibt einen Grund, warum die Kronenzeitung so aussieht, wie sie aussieht, und es gibt einen Grund, warum der Standard so aussieht, wie er aussieht. Und ich finde, das ist schon auch ideologisch insofern, als die Kronenzeitung sehr wohl anders aussehen könnte. Aber sie sagt, sie kann das nicht, weil dann würden die Menschen es nicht mehr lesen. Es gibt einen Grund, warum die Zeitung so aussieht, wie sie aussieht. Es gibt einen Grund, das wird jetzt schwierig. Weil wir immer konfrontiert sind mit einer Ursachen- und Wirkungsvertauschung, weil ich würde dem recht geben. Die Kronenzeitung darf nicht besser gestaltet sein, als sie jetzt ist. Weil dann würden die Menschen es nicht mehr lesen. Ja. Ja. Das wird jetzt schwierig. Deren Anschlagszahl ungefähr 3 Standardseiten entspricht. Standard ist, wenn man so möchte, eins der eher verantwortlichen Medien, die wir haben. Das ist so die Bild-Zeitung von Österreich, also die Zeitung mit der großen Reichweite, die verkauft wird und nicht verschenkt wird. Ich würde mal sagen, das also, traue ich mir jetzt mal zu sagen, das ist ungefähr der Umfang, der Textumfang. Wobei Standard eben einem durchaus elaborierten Code entspricht und Kronenzeitung ein Standard ist so die Süddeutsche. Wollen, aber es ist definitiv so, dass da nimmt man 3 Textseiten her und die blast du auf eine Kronenzeitung auf und vom Inhalt her. Nicht nur dadurch, dass die Kronenzeitung viel flüchtiger produziert ist als der Standard, sondern auch dadurch, dass ich die Menschen in ihrem Anspruch bestätigen muss und ich darf ihnen nichts vorweisen, was sozusagen im Niveau sie nicht. Wie sage ich das jetzt vorsichtig, sie überschreiten würde. Flüchtiger produziert ist. als der Standard, sondern auch dadurch, dass ich die Menschen in ihrem Anspruch bestätigen muss. Unter keinen Umständen, unter keinen Umständen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Und das ist das, wo das System sich selbst bestätigt und wo die Schrift auch die Aufgabe mitträgt. Das heißt, ich darf auch nicht den billigsten Milchpackerl im Supermarkt mit der ausgeschneidesten Typografie in Ruhe zu halten und sie nicht zu verstören. Ja, also es muss aussehen, wie dann es eben damit die Menschen nicht verstört sind. Ja. Oder nicht gestört werden in ihrer und wo die Schrift auch die Aufgabe mitträgt, neben den Farbwelten und neben einer gewissen Unmündigkeit. Ich muss durch die Gestaltung die Unmündigkeit erhalten. Also das ist das Anti-Aufklärerische von einer schlechten Gestaltung, ist das, was zum Wirken gebracht werden soll. Oder nicht gestört werden in ihrer Fortführung der Systemgrenzen. Nein, das ist strukturell immanent. Das Grenzen ihrer Existenz. Function in der einfachsten Ausführung. Nein, das geht gar nicht anders. Das geht gar nicht anders. Ich kann in dieser flüchtigen Produktion und auch in dieser Nicht-Inhaltlichkeit. Ist die schlechte Gestaltung, warum soll ich einen vollkommen oder ist es das, wenn die gute Gestaltung fehlt? Über ein stupides Ereignis, das keine Relevanz für irgendjemanden hat, das nur dazu also das ist jetzt nichts Aufregendes, nehmen, also damit sie nicht, ist nicht geplant, nachzudenken. Also ich, wenn ich mir das jetzt anschaue, also heute, ein Kind der Krone dient ja dazu, also nichts darin ist relevant für die Menschen, die das lesen. Nichts. Die haben 10 Minuten später total vergessen, was sie gemacht haben. Sie haben aber den Weg zur Arbeit damit verbracht, etwas Zeit dorthin zu investieren und in dieser Zeit nicht darüber nachzudenken oder nicht darüber nachdenken zu können, was in ihrem Leben geschieht. Und ob sie jetzt gern oder nicht gern zur Arbeit fahren und ob sie diese Arbeit wirklich mögen und so weiter. Und sie sitzen jetzt mit dem Heute und müssen sozusagen die Zeit überbrücken, in der sie nachdenken könnten oder in der sie mit sich etwas zu tun bekämen und stattdessen lesen sie vollkommen irrelevantes Zeug und dass die Mietpreise steigen und in ihrem Leben werden dadurch verhindert oder verhindern sich dadurch, aber eigentlich gesagt werden sie dadurch verhindert, dass sie wirklich mit sich selbst zu tun bekommen und die Reflexion wird so ausgeschlossen, weil der Blick, der nach innen gehen könnte und die eigenen Umstände betrachten könnte, dorthin gelenkt wird, wo, keine Ahnung, eine Katze aus dem 5. Stock gefallen ist. Werden dadurch verhindert oder verhindern sich dadurch, aber eigentlich werden sie dadurch verhindert, dass sie wirklich mit sich selbst zu tun bekommen. Mhm. Und die Reflexion wird so ausgeschlossen, weil der Blick, der nach innen gehen könnte und die eigene Seite, dorthin gelenkt wird, wo, keine Ahnung, eine Katze... Und Schrift spielt eine wesentliche Rolle, weil das kann nicht gut gestaltet. Und die Geschichte, darf nicht gut gestaltet sein. Es ist ja nicht so, dass dann steht, die Katze ist aus dem 5. Stock gefallen, sondern Horrorbewohnerin stieß Katze aus dem 5. Stock, weil es einfach darum geht, auf diese Seite 5 dann zu blättern, wenn es vorne im Titel steht, um einfach diese Leserzahlen zu halten. Und Leserzahlen ist das eigentliche Geschäftsmodell. Und Schrift spielt eine wesentliche Rolle. Das kann nicht gut gestaltet sein. Es funktioniert wunderbar. Das würde abschrecken. Es wäre vor allem diskrepant. Also ich glaube, dass jede Person in der Lage selbstverständlich wäre, diskrepant selbstverständlich zu spüren. Gerade in der Musik. Musik ist eine der affirmativsten überhaupt. Deswegen ist ja in Österreich Musik so wichtig. Menschen beim Neujahrskonzert begeistert, beim Radetzky-Marsch dazu klatschen und nicht genial. Dass Radetzky eigentlich ein unglaublich... Und es gibt, ich bin mir sicher, das Ganze gibt es akustisch auch. Also was wir da jetzt über Typografie sprechen. Gerade in der Musik. Musik ist eine der affirmativsten Künste überhaupt. Deswegen ist ja in Österreich Musik so wichtig. Wenn Menschen beim Neujahrskonzert begeistert beim Radetzky-Marsch dazu Ja. klatschen ja. und ja. verstehen, dass Radetzky... Ja, das ist... Ja, genau. Kennst du Knorkator? Das ist ein super Lied. Das ist mit Blasmusik, also, macht Spaß. Ich habe eine Sendung gemacht über Blasmusik in Österreich und war da bei einer Musikprobe, wo alle gesagt haben, wie schön es ist, gemeinsam zu musizieren. Ja, die sind aus Osttirol. Ich bin halb Osttiroler. Die rausgenommen. Die Bosniaken kommen. Ja. War also der Marsch. Aber sie haben gesagt, das hat gar nichts damit zu tun. Das ist einfach schöne Musik. Diese eruieren muss. Es geht ja nur um das, was damit sozusagen geschmiedet wird. Ja. Okay. Und es gibt, Franui ist jemand, der das Ganze versucht aufzubrechen. Ja. Seine, kennst du die? Ja, das, ja? Das sind aus Osttirol. Ich bin halb Osttirol. Ja, na dann. Und das ist dann schon eine andere Liga. Ah, ja. Martin. Also Blasmusik heißt ja nicht, dass man Trompeten und Hörner desavouieren muss. Ja, es geht ja, ja nur um das, was damit sozusagen geschmiedet wird. Ja, ja, ja. Na, aber eben auch mit der Blasmusik so schön gemeinsam musizieren ist, es ist eine, und das hat mir einer aus Innsbruck gesagt, eine Aufrechterhaltung natürlich eines patriarchalischen Systems, das in allen Fugen weil es einfach wirklich interessant ist, dass es einfach auch nicht mehr gibt. Ich bin so mittendrin, dass ich das nicht mal darüber nachdenken kann. Ich finde es selbstverständlich. Also was das vielleicht dran eine mögliche Antwort wäre. Martin, ich habe mich schon sehr auf dieses Gespräch gefreut, weil mich selbst wenn man behauptet, dass ich habe keine Ahnung warum, ich weiß es nicht. Überall, es ist überall, also du bist umringt. Aber warum? So möchte es ist die kulturelle Grundlage. Ja, aber warum? Ja. Jetzt in der westlichen Kultur. Es gibt sehr wunderbare Kulturen, die, finde ich, weit über unseren stehen, vielleicht keine Schrift haben. Also ich glaube nicht, dass unsere Kulturen immer besser werden, sondern ich glaube eher, dass manche indigenen Kulturen heißt überall. Von dem Fernsehen eine Schrift haben zu müssen, dass die uns weit überlegen sind in ihrer Zivilisation. Jetzt in der westlichen Kultur. Es gibt sehr wunderbare Kulturen, die, finde ich, weit über unseren stehen, die keine Schrift haben. Also ich glaube nicht, dass unsere Kulturen sich immer besser werden, sondern ich glaube eher, dass manche indigenen Kulturen, die weit davon entfernt sind, eine Schrift haben zu müssen, dass die uns weit überlegen sind in ihrer Zivilisation. Eines unserer größten Katastrophen ist nämlich die Trennung zwischen der geschriebenen und gesprochenen Sprache, finde ich. Weil wenn man sieht, wenn Leute in die Schule gehen und sie lernen schreiben, das hängt davon ab, wer das Texte, macht. Die gelesen werden. Und das ist praktisch, das ist diese, schon, dieses Abbiegen auf das also, Geschriebene. Also wenn der Jost Popoli einen Vortrag sind sie aber hält, eigentlich immer wieder in der Situation, und eigentlich wo sie auch eine Rede halten Vorlesung sollen, kommt ja auch davon. Sich das auf und lesen das vor. Dazu kann man stehen, wie man möchte, aber es gibt einfach Menschen, die machen das sehr gut und die schreiben auch dementsprechend. Trennung. Beides ist schön und gut, aber diese Diskrepanz wird nicht überbrückt. Das hängt schon davon ab, wer das macht. Ja, ja. Also wenn der Jost Popoli einen Vortrag hält, dann liest er vor. Ja. Und eigentlich auch das Universität ist nicht verfolgbar. Ist ganz klar, weil die gesprochene Sprache nach anderen Gesetzen funktioniert natürlich als die geschriebene. Aber es gibt viele und gerade Germanisten und Philosophie schreiben die ärgsten Texte mit 17 Einschubsätzen. Also mein dieser schönen lesbaren Sprache, aber tragen sie das aneinander vor. Jost Popoli kann ich stundenlang zuhören und er schreibt aber auch dann seine Vorträge so, dass sie auch gesprochen gut rüberkommen. Ja, ja. Anderes Beispiel ist katastrophal, finde ich, weil nämlich wer Wissen erzählen kann, Vorlesungen gehalten an der auch an dieses Wissen von angewandte Kunst, damals noch die angewandte, es gibt beides. Der man soll es auch nicht ausspielen, durchgesprochen ohne ein Ei und Pausen und in wirklich druckreifen Sätzen. Und das war aber improvisiert. Also der hat einfach aus so einem reichen Wissen schöpfen können und gleichzeitig so ein sprachliches Vermögen gehabt, dass man das hätte man mitschreiben können und drucken können. Ohne ein Ei und Pausen und in wirklich druckreifen Sätzen. Das stimmt, dass das eigentlich ein Paradoxon ist, weil das Wesen der Buchstaben darin besteht, dass sie gut sind, dass sie nie gesehen werden. Weil wenn du liest, siehst du ja nie einen einzelnen Buchstaben, sondern man sieht ja nur Wortbildmuster, die meisten davon vollkommen unscharf, paraphovial. Aber und wie kann man sich für die Form von Buchstaben interessieren? In ihrer Individualität dürfen eigentlich keine Rolle spielen, sondern immer nur im Zusammenhang mit den anderen Buchstaben. Matthew Carter hat das mal in einem sehr schönen Zitat gesagt, das ich glaube ich auf Walter Tracy bezieht. Wenn er Buchstaben macht, es ist sein Interesse besteht nicht darin, eine Gruppe schöner Buchstaben zu machen, sondern eine schöne Gruppe von Buchstaben. Also nicht eine Gruppe von schönen Buchstaben, sondern eine schöne Gruppe von Buchstaben. Das heißt, der Zusammenklang der Buchstaben ist sehr, sehr, sehr viel wichtiger als die Individualität von den Buchstaben. Dass natürlich jeder Buchstabe individuell daran beitragen muss, selbstverständlich. Aber passiert oft, wenn man zum Beispiel ein Logo macht mit einer Schrift, wo dann plötzlich nur drei Buchstaben oder vier Buchstaben vorkommen und man die Buchstaben jetzt einzeln betrachtet, dann hat man oft unglaubliche Entfremdungseffekte. Sehr viel wichtiger als die Individualität von den Buchstaben. Das ist natürlich jeder Buchstabe individuell daran beitragen muss. Ja. Und deswegen ist die Frage, warum man sich für Buchstaben, für einzelne Buchstaben interessiert, eigentlich eine seltsame Frage, weil die einzelnen Buchstaben eigentlich nie Zentren des Interesses sein können, weil es immer nur ums Schriftbild geht. Mhm. Ja. So wie wenn man dasselbe Wort 17 Mal sagt, dann kommt es eines ganz... Und deswegen ist die Frage, warum man sich für einzelne Buchstaben interessiert, eigentlich eine seltsame Frage, weil die einzelnen Buchstaben eigentlich nie Zentren des Interesses sein können, weil es immer ums Schriftbild geht. Ich lese gerade ein Buch von Adrian Frutiger, wo er so beschreibt, wie er in Paris Vorlesungen gemacht hat und was er den Studenten erzählt hat und wie er anfängt. Also da geht es einfach um eine geschlossene Form, um ein das, Innen was, und Außen. Er zeichnet Pfeile aus einem Kreis, die nach außen gehen, dann welche, die nach innen gehen und dann gleichzeitig innen, die nach innen und nach außen gehen. Und man hat jedes Mal ein völlig anderes Gefühl. Das fasziniert mich. Mindestens den gleichen Wert hat wie der Schwarze. Also, aber das hat mit Buchstaben, wir leben in der westlichen Kultur in einer sehr starken Überbetonung des Lichts. Also das, was da ins Spiel kommt, ist, dass was religiös begründet ist, glaube ich, aber natürlich das Schwarze ist die beiden Seiten im asiatischen Denken ist es ganz klar, da gibt es einen Begriff im Japanischen des Notan, wo eben das beide im Gleichgewicht gehalten wird. Und bei uns ist es so, dass das eins auf jeden Fall wichtiger ist als das andere. Und es schaut so aus, als wäre das Druckende des Buchstaben wesentlicher als das Weiße. Es ist aber tatsächlich so, dass das Weiße mindestens genauso wichtig ist. Ja? Auch in der Art und Weise, wie wir sehen, ja? Und in der Art und Weise, was unser Gehirn mit dem, was wir sehen, macht. Beide, dass das Gleichgewicht gehalten wird. Und bei uns ist es so, dass das eins auf jeden Fall wichtiger ist als das andere. Und es schaut so aus, als wäre das Druckende des Buchstaben wesentlicher als das Weiße. Ist es aber tatsächlich so, dass das Weiße mindestens genauso wichtig ist. Ja? Auch in der Art und Weise, wie wir sehen, und in der Art und Weise, was unser Gehirn mit dem, was wir sehen, macht. Und das erklärt auch bei dir zum Beispiel, wenn ich mich jetzt umdrehe, einfach diese Reduktion von Formen, Farben, da steht dann nichts herum, sondern eine Zen-Matte, ein japanisches Kalligraphie-Plakat. Dieses Weglassen hat mich auch immer fasziniert. Also das sind Menschen, die das weglassen können. Die rammeln nichts voll. Also rammeln, so muss man sagen. Ist interessant. Ich müsste mich mal kurz umschauen oder kurz durchgehen, wie das ist. Ja? Wie Schreibtische. Ich meine, eins ist klar, die Menschen, die Schrift machen. Aber das machen, ist so mit der Schrift auch verbunden. Das ist immer jetzt nicht dasselbe, aber es ist eine Ordnung fähig sein. Das ist schon benachbart. Weil eine Schrift machen ist so komplex. Und eine Schrift zu machen mit 700 Glyphen und in unterschiedlichen Schnitten, man braucht so viel strategisches Vermögen und so viel Übersicht und so viel Genauigkeit. Ja. Das fällt mir sofort dazu ein. Wenn du sagst, es gibt eine Art von Leere und also offener Weite, die dann einfach ermöglicht, dass ich mich nur auf das Wesentlichste konzentrieren kann, dann würde ich sagen, ja, okay. Strategisches Vermögen und so viel Übersicht und so viel Genauigkeit. Es muss auf jeden Fall hochgradig funktionell sein und gleichzeitig hochgradig inspiriert. Ich rede jetzt wirklich. For sure. Im Austausch sein mit Menschen. 100 Pro. Also es ist echt, man muss als Schriftstellerin zwar wenn man Schriften auch teilweise macht. Ein bisschen programmieren oder kann man einen echten psychischen Effekt haben. Aber dieses wirkliche, diese Psyche, die ich manchmal programmierenden Menschen unterstelle, die wirklich total into the code sind. Also muss man kommunizieren können als Schriftgestalter? Muss man das ist wirklich ein im Austausch Volk. Sein mit Menschen? Ja, eine eigene Art Mensch, die in der Lage ist, im Code und in einer Matrix zu operieren, mit großer Hochachtung von meiner Seite. Psyche, die ich manchmal programmiere, aber das ist nicht, was eine Schriftdesignerin machen muss. Ja. Aber was auf jeden Fall gegeben sein muss, glaube ich, ich kann das nur von außen betrachten, weil ich bin kein Schriftgestalter. Ich kann das nicht. Aber wenn ich jetzt ich rede jetzt nicht von Schriften, die irgendwelche Display-Schriften sind, wo man in zwei Wochen irgendein Ding macht, was irgendwie als Aufmacher irgendwie gut aussieht oder so, sondern ich rede wirklich von Schriften, in der man 400-seitige Bücher setzen kann. Aber was das braucht muss, glaube ich kann das dermaßen viel Skill ja, und so eine hohe Kompetenz und eben für mich auch wirklich beeindruckend eine hohe Kompetenz in Ordnung halten und in Ordnung finden. Auch bei gleichzeitiger Notwendigkeit sehr inspiriert zu sein. Ja. Weil es ist nämlich nicht dermaßen viel Skill. Nur um das klar zu machen, das formale Feld, in dem ich als Schriftgestaltender ja, oder Gestaltende operiere, ist so komplex. Wenn ich dir die Aufgabe gebe, sehr inspiriert zu sein, eine Geheimschrift zu entwickeln, die aus 26 Zeichen besteht. Nur um das klar zu machen, dass wo das aber nichts gespiegelt ist oder so, weil das die Lesbarkeit wirklich einschränken würde, dass kein Zeichen rausfällt, ja, dann würdest du wahrscheinlich die ersten 15 Zeichen locker erfinden können, aber dann wird es echt hart. Ja, das heißt, der formale Kanon, ich rede jetzt von Kleinbuchstaben, die ist so komplex. Aus 26 Zeichen besteht. Und darin sich sicher zu bewegen und darin oder so, weil das die Lesbarkeit wirklich einschränken würde. Wenn zwei Buchstaben von zwei unterschiedlichen Schriften nebeneinander stehen, so kann das sein, dass die kaum unterschiedlich wirken. Aber wenn jetzt daraus zwei Alphabete entstehen oder zwei Schriften entstehen, wo dann jeder dieser minimalen Formunterschiede auf einer Seite 8000 Mal vorkommt, dann entsteht so ein anderes Schriftbild, obwohl zwei Buchstaben, die alleine vereinzelt nebeneinander stehen, kaum einen Unterschied machen, die dann eben in dieser Multiplikation so unterschiedliche Schriftbilder machen, die dann wirklich auch in der Lage sind, einen Inhalt anders zu vermitteln. Das ist so komplex. Ja, also ich habe die größte Hochachtung davor. Und die Menschen, die damit umgehen können, das sind echte Kulturheroen. Oder zwei Schriften entstehen, wo dann jeder diese minimalen Formunterschiede auf einer Seite 8000 Mal vor. Nein, also es ist schon sehr arbeitsintensiv, aber ich glaube, dass die alle ein wunderbares soziales Leben haben, sicherlich. Weil das ist egal. Ich glaube, es ist so, dass natürlich jetzt durch die das ist so komplex. Es ist schon so, dass sehr, sehr viele Frauen, sehr viel mehr als früher, was ja leicht ist, weil früher sozusagen das aber die müssen auch mit ihrer Umwelt im ständigen Kontakt sein. Das geht nicht durch Isolieren und sagen, ich verschwinde jetzt 17 Jahre und tauche dann wieder auf. Und bin ich also ich sehe das schon, dass aber ich das bin, ist in höheren Positionen zwar noch immer, aber das ist mehr Frauen wie Männer, beginnen könnte paritätisch zu werden. Ja, wobei das Interessante ist, dass in den großen Firmen, die wirklich Schriften produzieren, haben, schon so, unglaublich viele Frauen gearbeitet haben, nur hast du nie von denen gehört. Ja. Und dann ist es schon so, dass auf den Universitäten die Schriftdesignerinnen ausbilden, also ich sehe das schon, ich traue mich das jetzt nicht sagen, man müsste Statistiken hernehmen, aber ungleich viel mehr Frauen gehen als es früher. Dann könnte paritätisch zu werden. Aber es war immer Männersache schon. Schon genug ist, wobei es könnte immer noch mehr sein. Ich weiß, dass wir zum Beispiel Schwierigkeiten haben, Unterrichtende zu finden, die Typografie unterrichten. Wir hätten gern mehr Frauen in unserem Lehrkörper und das die übliche Ungerechtigkeit bekommen wir. Wenn ich jetzt schaue, dann ist es schon so, dass auf den Universitäten, die Schriftdesignerinnen ausbilden, schon ich traue mich das jetzt nicht sagen, man müsste Statistiken hernehmen, aber ungleich viel mehr Frauen gehen als früher natürlich. Ja. Ob das jetzt schon genug ist, brauche ich nicht sagen. Es kann immer noch mehr sein. Ich weiß, dass wir zum Beispiel Schwierigkeiten haben, Unterrichtende zu finden, Typografieunterricht. Generell. Wir hätten gern mehr Frauen in unserem Lehrkörper. Ja. Und das ist einfach ein bekommen. Martin, warum ich auch heute bei dir bin, ist das Thema Schriften im öffentlichen Raum. Und zwar jetzt nicht so dieses Billerschild, das auch im öffentlichen Raum hängt, oder Werbeplakate, sondern die öffentlich, die Schriften der öffentlichen Hand eigentlich. Das lobt sich da echt störend ist. Und dass die das ganze, da gibt es einerseits die Ortsschilder, das unregelmäßig ist. Ja, andererseits die Straßenbezeichnungen, die Straßenschilder und dann die Bahnhofsbezeichnungen. Ja. Wenn man in ein Land kommt, ist es das, was man mitkriegt, wie diese Schilder diese angeschrieben Variante, sind. Die und das ist einfach ein Thema. Ich habe da ein wobei, bisschen was mitgenommen. Wird, das habe ich fotografiert. Das ist Vortrag Graben, ein Ortsschild. Das können wir jetzt mit, ja, er Podcast, hat jetzt schon teilweise Kritikpunkte daran, weil er nicht das letzte das hören, hatte. Sehen. Und natürlich wäre es besser in der alten österreichischen Schrift gehabt hätte. So eine DIN-Variante. Also so eine Normschrift für Ortsbezeichnung. Und was man hier sehr schön sieht, ist, dass es seine Entscheidung ist, wie etwas tatsächlich am Schluss aussieht. Und das scheint nicht so gewesen. Ich weiß, ich habe den Vortrag noch nicht gehört. Also ich freue mich drauf, wenn er kommt. Und ich weiß nur, dass er ein langes Wort hat aus Oberösterreich gemacht, ein dass langer, er eben und das hat Platz. Es unmöglich finde ich schaut sehr gut aus. Dass die Lesbarkeit der Buchstaben getestet wurde mit einzelnen Buchstaben. Das heißt, man hat jetzt zwei E's nebeneinander, geschaut, welches ist leichter lesbar. Da gibt es unterschiedliche Methoden, aber das hat sie nämlich falsch, weil es wird der Buchstabe nicht allein gelesen. Das heißt, man muss mindestens eine Dreiergruppe von Buchstaben sich vornehmen. Und das war zum Beispiel ein methodischer Fehler. Und der wäre nicht passiert. Was sagt man denn? Was ist das letzte Sagen in so einer Sache? Dass es seine Entscheidung ist, wie etwas tatsächlich am Schluss aussieht. Und das scheint nicht so gewesen. Ich weiß, ich habe den Vortrag noch nicht gehört. Also ich freue mich drauf, wenn er kommt. Okay. Und ich weiß nur, dass er es, das hat Andeutungen gemacht, dass er eben es unmöglich fand, dass die Lesbarkeit der Buchstaben getestet wurde mit einzelnen Buchstaben. Das heißt, man hat jetzt zwei E's nebeneinander, geschaut, welches ist leichter lesbar. Da gibt es unterschiedliche Methoden. Aber das ist natürlich grundlegend falsch, weil es wird der Buchstabe nicht allein gelesen. Das heißt, man muss mindestens eine Dreiergruppe von Buchstaben sich vornehmen. Und das war zum Beispiel ein methodischer Fehler. Ja. Und der wäre nicht passiert, wenn man auf ihn gehört hätte. Ja. Schau, und jetzt habe ich noch auch mitgenommen eben die dann die Wegweiser am Städtensee St. Ja. Leonhard. Wenn man also jetzt in Österreich herumfährt, also, sieht man intern. Das ist also eine Schriftart des öffentlichen Raums, die einfach Österreich und zunehmend eben, weil es normiert ist, auch in der EU uns begegnen man wird. Weiß, schrecklich daneben dieser Schilderwald, wo es mit Schriften rauf und runter geht. Es ist nur so, in dem Moment, wo ich diese, Romami, diese Symmetrie habe, ich glaube nicht, dass es tatsächlich ist, es mit 60 zu verwechseln. Das ist das eine, was ich dir mitnehmen aber wollte. Aber tatsächlich und zeigen. Das andere ist, ich bin Leserlichkeit bei 80 km/h Beschränkung vorbeigefahren und das hat ungefähr so ausgeschaut, so gleichmäßig wie gespiegelt. Ja. Aber ich bin vorher bei einer 80er Beschränkung vorbeigefahren, da war diese also, das wäre der funktionale Aspekt. Es gibt auch einen ästhetischen Aspekt. Als also ich finde, da war man kann sich darüber streiten, welchen Achter man ästhetischer findet. Ist es egal? Darf man aber nicht außer Acht. Oder ist es nicht egal? Was ich habe versucht, ich eine ähnliche Schrift zu finden, wo es das, zumindest das Prinzip natürlich die, die Art und Weise, wie man mit den öffentlichen Schriftungen umgeht. Man weiß Individualität oder einfach eine Spezifikation dessen ist, wie man sich, wie man erscheinen möchte. Ja. Dass jetzt die, dass jetzt die Ortsschilder und Wegweiser EU genormt werden könnten, würde mich als EU-Bürger jetzt nicht stören. Ja, das wäre mir, aber geht's da um die, also bei dieser Frage nach der Schriftart, aber zum Beispiel bei einem Erscheinungsbild oder so, könnte ich mir schon vorstellen, dass jetzt rein das, was jeder Firma klar ist, dass sie ein Corporate Identity braucht, dass es auch natürlich für eine Stadt gut wäre. Deswegen bin ich nicht so glücklich, wenn zum Beispiel jetzt beim Wiener Hauptbahnhof wir eine Architektur haben, die ich eher auf der guten Seite einschätze. Ich mag ihn wirklich, aber es gibt sicherlich fundierte architektonische Kritik auch daran, aber ich mag den wirklich und er macht wirklich, er hat ein Erscheinungsbild, das eigenständig ist. Ja. Und wenn ich dann, das habe ich dir jetzt hier vorbereitet, und wenn ich dann aber sehe, was für eine Art von Type hier Wien Hauptbahnhof darstellt, ja, das ist das Unspezifischste, was es gibt. Ja, ich kann jetzt natürlich sagen, okay, wir wollten das neutral haben. Ja, dann frage ich mich aber, wenn ich jetzt einen Bahnhof habe, der möglichst individuell ist, warum bleibe ich dahinter zurück mit dem, was diesen Bahnhof bezeichnet? Deswegen bin ich nicht so glücklich, wenn zum Beispiel jetzt beim Wiener Hauptbahnhof. Ja, aber die zwei können zusammen. Ja, und das. Das Zweite, was selbst die Uhr darüber hat eine klare Designaussage. Daran, ja. Und die Schrift hier ist relativ, also hat ein Erscheinungsbild, wie soll ich sagen, eigenständig. Ja. Formuliere ich es am besten. Dann, sie ist hier vorbereitet, sehr wenn ich dann aber maximal allgemein sehe, ja, also weit entfernt von einer Individualität. Für eine das heißt jetzt nicht, dass ich hier Zappino draufgeben muss. Ja. Das ist aber ich meine, das Unspezifischste, was es dass gibt. Es hier Möglichkeiten sagen, gäbe okay, wollten, dass oder dass es hier einen Auftrag hätte geben können, aber, wenn ich eine Schrift zu entwickeln, habe, die sowohl diese Allgemeingültigkeit hat, als auch dahinter zurück auf zum Hauptbahnhof dem, passt. Was diesen Bahnhof bezeichnet. Ja, darum geht es ja. Mit der und ich glaube, dass es in Österreich Schriftdesignerinnen ja, aber die gibt, zwei können zusammen. Die diese Aufgabe bravourös und, gelöst hätte. Und man nicht irgendeine zweite, Schrift hätte nehmen müssen, darüber, sondern man hätte wirklich einen Auftrag geben können. Und sagen können, und bitte, unser Bahnhof schaut so aus, wir brauchen wie ein Hauptbahnhof und vielleicht noch, was wir sonst brauchen, entwickelt uns bitte eine, oder in dem Fall jetzt Versalien, wenn man unbedingt Versalien haben möchte. Was ja, also auch nicht gesagt sein möchte. Ich könnte mir vorstellen, dass es hier auch eine Schrift geben könnte, dass es nicht in Versalien hier stehen müsste. Das würde ganz einen anderen Eindruck machen. Ich glaube, ich würde auch viel besser zu der Architektur passen. Oder dass es hier einen Auftrag geben können, wo man sagt, lasst uns doch bitte was ähnlich Individuelles machen oder was ähnlich Feinfühliges, wie zum Beispiel unsere Bahnhofsarbeit. Ja, darum geht's. Oder die und ich glaube, dass es in Österreich Schriftdesignerinnen. Ganz abgesehen davon, dass wenn du genau schaust, dass die Laufweite von Wien dilettantisch anders ist als die Laufweite von Hauptbahnhof. Sondern man hätte wirklich einen Auftrag die Laufweite, geben die individuellen, also die Gesamtheit der Buchstabenabstände. Wien Bahnhof schaut viel gedrängt so aus als Hauptbahnhof. Wir brauchen Wien Hauptbahnhof und vielleicht noch, was wir sonst brauchen. Ja. Also, das ist einfach handwerklich schlecht. In dem Fall halt Versalien, wenn man also, das würde viel besser gehen. Was auch nicht gesagt sein könnte. Natürlich niemanden auf, aber ich glaube, dass nur weil es niemanden bewusst auffällt, dass es nicht in Versalien hier stehen müsste, das würde ganz einen anderen Eindruck machen. Und ich finde das total unangenehm, dass Wien hier so gedrängt ist. Ja. Wo man sagt, lasst uns doch bitte was ähnlich Individuelles machen oder was ähnlich das hat eine andere Laufweite, das läuft enger als das hier. Zum also wenn bei uns an der Schule die Leute in den ersten Wochen diese Übungen machen, dann machen die das besser. Ja. Ganz abgesehen davon, und dass wenn du genau schaust, da denke ich mir, die Laufweite okay, dilettantisch anders ist. Als das ist jetzt echt, also was ist die Laufweite? Keine die Laufweite die das ist überhaupt keine Frage. Die aber ich denke mir, naja, wenn ich schon ja, also das handwerklich zu eng, viel Aufwand handwerklich schlecht. Warum mache ich es nicht gleich gut? Also das Gleiche ist viel besser für mich, also muss ich am Leopold. Es fällt natürlich niemandem auf, aber ich glaube, die Laufweite von der Beschriftung von den Buchstaben, die das Leopold-Museum beschreiben, ist auch nicht unangenehm, richtig. Ja. Es ist alles mit großem Aufwand gemacht und dort, wo Typografie ins Spiel kommt, bleibt es hinter den Möglichkeiten zurück. Das verstehe ich nicht. Das hat eine andere Laufweite, das läuft enger als das hier. Also wenn bei uns warum das sein Leute in den ersten Wochen diese Übungen machen, dann machen die das besser. Entschuldigung, noch ein anderes Beispiel. Es gibt jetzt die Straßenbahnen und die Busse, die haben Schilder. Das ist jetzt echt, also deswegen sterben keine Kinder. Ich hätte gerne eine Ausschreibung gehabt. Aber genau. Und da gibt es jetzt auch ein Pixelsystem in den Straßenbahnen und so weiter. Und ich hätte gerne eine Ausschreibung gehabt. Wie viel Aufwand macht? Ich bin hundertprozentig sicher, dass es in Österreich Schriftdesignerinnen gibt, die eine wunderbare Schrift dafür gemacht hätten, die sowohl individuell für Wien stehen könnte, als auch besser lesbar auch wäre und die auch einen Eigenwert hätte. Dort, wo Typografie ins Spiel und kommt, da verstehe ich nicht, warum zum Beispiel unsere Schriftdesignerin nicht um ihre Dienstleistung gebeten werden, das zu tun. Das zu sein. Ja. Ich meine, jetzt wie ja. Ja. Macht man ein, ich meine, Entschuldigung, noch ja, ein ja, Beispiel. Ja, ja. Es gibt jetzt die Straßenbahnen und die Busse, die haben Schilder. Ja? Ich hätte gerne eine Ausschreibung gehabt. Vorne dran, was sie, wo sie genau, hinfahren. Ja, genau. Wie sicher bist du dir da? Ein Pixelsystem. Genau. Und, so weiter. Und ich hätte gerne eine Ausschreibung gehabt und ich. Ich weiß es nicht, wie das entstanden ist. Das ist ja. Ich habe, weil ich wusste, dass ich das mit dir sozusagen durchzugehen. Ich habe mich nicht darüber informiert. Das muss ich gleich vorwegschicken. Ich weiß nicht, wie es dazu kam, dass diese Schrift ausgesucht wurde und wer den Entwurf gemacht hat, dass die so montiert wird, wie sie montiert wird. Und da verstehe ich nicht, warum zum Beispiel unsere Schriftdesignerin nicht um ihre Dienstleistung gebeten werden, das zu tun. Ich meine, jetzt Wien Hauptbahnhof, ja? Ich bin mir sicher, dieses Bild von diesem also es Hauptgebäude ist eine Aussage, und dieses, diese Schrift nicht, ja? Wurde in 270 Schriftarten variiert. Eine, die Computerdarstellung wurde Menschen vorgelegt. Das wurde ja es ist für mit mich eine Sicherheit vorher Aussage, getestet. Welche Schrift da sind wir jetzt beim Bewusstsein. Und es ist für mich eine wesentliche Aussage, in welcher Art und Weise das Handwerk ich davon aus. Qualitätsanspruch, eine Aussage über meine Sorgfalt, die ich walten lasse. Eine Aussage darüber, darüber, wie ich bin einmal bewusst ich Dinge tue. Also die Bilder darunter ja. Auch eine Aussage darüber, ich meine, alle überlegen sich, welche Krawatte sie wählen, zu welchem Anzug. Ich weiß nicht, wie es dazu und zumindest diese Sorgfalt die so würde ich hier gern auch angewandt haben wissen. Macht das, heißt macht nicht, das eine Aussage? Macht die ÖBB, die den Hauptbahnhof betreibt, oder macht der Staat oder macht das Transportsystem mit dieser Beschriftung eine Aussage über sich und die Menschen? Also es ist eine Aussage. Wer sie gemacht hat, weiß ich nicht. Ja, aber es ist eine Aussage. Naja, das hängt von deinem Begriff. Was ist politisch? Für mich ist ein wenn gemischt. Es ist für mich wenn es darum geht und eine Regierung, die dann Gesetze macht, dann ist es wahrscheinlich nicht politisch. Wenn es darum geht, welche Art und Weise ich versuche, das diskursive Niveau in einer Bevölkerung zu unterstützen, dann ist es sehr wohl politisch. Eine Aussage darüber, wie bewusst ich Dinge tue. Ja? Auch eine Aussage darüber, ich meine, alle überlegen sich, welche Krawatte sie wählen, zu welchem Anzug. Ja? Und zumindest diese Sorgfalt würde ich hier gern auch angewandt haben wissen. Aber wie du das sagst, heißt nicht, dass alle super Krawatten tragen. Ja, ja. Aber es sterben eben keine Kinder damit. Also dadurch. Das heißt, aber ist es auch eine politische Aussage? Kann man so weit gehen? Oder ist es? Ich habe mich irgendwo gelesen, Schrift ist immer Politik. Aber findet man ist in ich meine, ja, das ist jetzt in jedem Wien Fall eine, all das, was unter Corporate Identity zusammenzufassen ist. Also wenn ich den Menschen das Gefühl geben möchte, ihr seid jetzt in Österreich, dann ist es schon so, dass ein Erscheinungsbild, ein kohärentes Politik, Erscheinungsbild dabei hilfreich ist. Das weiß jeder, Wahlen sind, weiß jede Tourismusmanagerin, dass man sagt, okay, wir sind, keine Ahnung, Bad Ischl oder was immer auch, und wir sollten ein Erscheinungsbild haben, dass die Leute wissen, okay, Bad Ischl gibt sich so, ja, also Städtetourismus wird unterstützt durch eine Corporate Identity. Das diskursive Niveau durch eine Corporate Identity. Aber dann ist es sehr wohl politisch. Wenn ich als Land jetzt, es ist ja jetzt nicht erscheinen die, möchte und sagen möchte, Wien, sondern es ist einfach in ganz Österreich sind die Bahnbeschriftungen geändert worden. Früher war das so ein blaues Bahn und weißen Rahmen und für unseren Flughafen. Es war eine typische Schrift. Dann finde ich gehören dafür war Österreich bekannt. Ich war in dieser Zeit und dann ist das war 1995 in Polen und die haben schon sehr viel modernere Beschriftungen ihrer Bahnhöfe. Und das hat einen ganz anderen Eindruck erweckt, auch wenn vielleicht das Bahnsystem nicht so modern war wie das österreichische. Man macht schon eine große Aussage. Ja, es ist in jedem Fall eine all das, was unter Corporate Identity zusammenkommt. Der hat schon gewusst, man mag zu Corporate Identity stehen, wie man will. Man kann auch sagen, boah, das ist Urfahrt und was immer auch. Aber wenn ich jetzt, weil du den französischen König angesprochen hast, der hat sich von der französischen Akademie, von den Besten seiner Zeit eine Schrift machen lassen, die nur er verwenden konnte. Dass jetzt das, was damit geschehen ist, wirklich, also ich würde jetzt nicht unterschreiben, dass ich das super gut finde, weil was er damit macht, machen hat lassen, ist, dass er irgendwelche seine gefegten Wohltaten für das Volk hat irgendwie niederlegen lassen in diesen Medaille-Duroir, wo er seine militärischen und sonstigen Ruhmestaten verewigen wollte. Das finde ich jetzt nicht wirklich hochstehend kulturell, nicht hochstehend kulturell, obwohl die Schriften, die damals entwickelt wurden, einfach zu den besten ihrer Zeit gehört haben. Und es braucht einfach dieses typografische Bewusstsein. Aber das haben wir nicht so drauf in Österreich. Was anderes ist dann, wenn in Frankreich war es anders, weil einfach der König hat einen eigenen Schriftsatz gehabt, der nur ihm vorbehalten war, und er hatte schon diese Art von Geschmack. Der hat schon gewusst, dass man mag zu Corporate. In dem Fall von den Romain de Roy war das wirklich nur seine Propagandamaschine. Aber das ist okay. Sozusagen, das ist für das vorbehalten gewesen. Aber trotzdem ist damit, wird damit ein typografisches Niveau aufrechterhalten, das dann eben dazu führt, dass die Enzyklopädie von D'Alembert und Diderot eben wirklich typografisch exzellent gestaltet war. Und da ist dann inhaltliche Tiefe und gestalterische Klasse gingen dann Hand in Hand. Also das ist schon dann auch schon wichtig, dass dann eben Typen verfügbar waren für die Enzyklopädie, die dann tatsächlich diese inhaltliche Tiefe auch wirklich tragen. Attraktiv. Nicht hochstehend kulturell, obwohl die Schriften, die damals entwickelt wurden, einfach zu den besten ihrer Zeit gehört haben. Das ist noch nicht das, was ich mir vorstelle unter einer Schriftkultur. Aber der hat auf jeden Fall schon gewusst. Darf ich da einhaken? Gerade weil wir von der Enzyklopädie gesprochen haben. Was dazu geführt hat, dass auch dann seine Untertanen es dann gewusst haben und sich es auch in den Schulen dann irgendwann einmal gelehrt wurde vielleicht oder sich in den Zeitungen niederschlug oder in den Büchern, die gedruckt wurden. Von der Enzyklopädie, wo es den Anspruch gab, das Wissen der Zeit für alle Menschen verfügbar zu machen. Das ist ja Wikipedia-Anspruch, den ich unterstützenswert finde, der basisdemokratisch, die dann eben dazu führt, dass die so ein Denken hatten wir in Österreich nie. Also wenn man Menschen fragt, was hatten wir denn für Philosophen oder gar Philosophinnen in Österreich zu Zeiten, wo es eben einen Voltaire gab oder einen Kant oder einen Hume in anderen Ländern, da gibt es bei uns niemanden. Ja? Der erste Philosoph, so oft, den man erwähnen kann, in Österreich ist Wittgenstein. Das ist aber nicht lang her. Das heißt, zu 1819. Wir haben auch eine neue Schulschrift, da haben wir gemeinsam auch schon gesprochen. Wo es keine Philosophie gibt. Ja, dieses gibt's natürlich auch Bewusstsein. Es gibt auch keine Buchproduktion, die wirklich Inhalte produziert. Ja, die Jesuiten haben jede Menge Bücher gedruckt, aber das ist ja kein Inhalt, kein brauchbarer. Ja, vor allem kein humanistischer. Und daher gab es auch kaum Interesse für Schrift. Und daher gibt es auch, wenn wir jetzt den Computer aufmachen, wir haben Bodoni, wir haben Garamond, wir haben Kesselon, das sind alle Schriften aus allen Ländern, nur nicht aus Österreich. Das heißt, Österreich, die große Kulturnation, hat aber nie eine namhafte Schrift oder eine originäre Schrift hervorgebracht. Das hat einen Grund. Das hat eben den Grund darin, dass es bei uns so etwas wie eine Philosophie damit verknüpft ist. Es gab keine einzige revolutionäre Strömung, die von Österreich einen Ausgang genommen hat. In anderen Ländern wurden Könige gestürzt, immer wieder. Sowas hatten wir nie. Wir hatten nie Aufstände, wir hatten nie wirklich humanistische Bewegungen. Das gab es in Österreich nicht. Das erklärt, finde ich, auch, warum wir keine typografische Tradition haben. Weil Typografie ist immer verknüpft mit originärem und mit bahnbrechendem Denken. Immer. Die Jesuiten haben jede Menge Bücher gedruckt, aber das ist ja kein Inhalt, kein brauchbarer, vor allem kein humanistischer. Und daher gab es auch kaum Interesse für Schrift. Und daher gibt es auch, wenn wir jetzt den Computer aufmachen. Also das geht ja sogar so weit, dass eben Garamond, es zum Beispiel, es gab Zeit. Das sind alle Schriften gab, aus allen Ländern, nur nicht aus Österreich. Nicht ganz so schlimm, aber es gab wirklich Bestrebungen, auch in der katholischen Kirche, dass die Leute nicht die Bibel selbst lesen haben, dass sie dem das glauben und nicht selber nachlesen. Das war ja die protestantische Revolution. Das gesagt, Moment mal, was ihr uns erzählt, das steht ja da gar nicht drin. Deswegen übersetze ich das auf Deutsch und deswegen Österreich einen Ausgang genommen hat. Und In anderen das Ländern heißt, wurden Könige gestürzt. Eine Hilfe aus den sogenannten Buchreligionen ist nicht zu erwarten. So was hatten wir nicht. Ja, was da, das heißt, wir brauchen nie wirklich Aufstände, wir hatten nie wirklich Inhalte, humanistische Bewegungen. Ja, das humanistischer nicht. Oder das sonstiger aufklärerischer Natur, auch, die es, am Menschen interessiert ist und nicht an der Vermittlung von irgendeiner Heilsbotschaft, ist immer metaphysisch zweifelhaft ist. Mit originärem und mit bahnbrechendem Denken. Immer. Ja. Ist da auch Transparenz dabei und der Wille und der Wunsch, Informationen weiterzugeben und nicht mit Informationen zu haushalten und damit Macht auszuüben? Du hast hier mit die Straßen... Und diese metternische Geheimhaltungsgeschichte... Es gibt jetzt zum Beispiel eine wunderbare Arbeit von Michael Hochleitner, so weit, dass eben, von den Type Jockeys. Es zum Beispiel es gab Zeiten, wo es nicht erwünscht war, eine österreichische Schriftfirma, wenn man so möchte, zu lesen. Eine Type Foundry, der hat diese Schrift digitalisiert. Die heißt Henriette, so schlimm, aber es gab, diese Schrift hier. Die heißt Henriette. Auch Kirche, wir haben dass zwei die Leute nicht die Bibel selbst lesen, das war ja die große Revolution, die Martin Luther vorgerufen hat, sondern dass einfach der Autor dieser Schrift Pfarrer gelesen und es war nicht möglich. Dass sie dem das es gibt keine Aufzeichnung. Aber nachlesen. Ja, das war ja die, genau, genau. Und da gibt es natürlich mehrere Methoden. Der Michael Hochleitner hat herausgefunden, dass es da mehrere Typen gab, auch durch die Produktion unterschiedlich, also weil es ist E-Mail, da gibt es natürlich Verschleifungen und da gibt es unterschiedliche, vor allem auch wahrscheinlich im Fotosatz vorbereitet, unterschiedliche Verzerrungen und was immer auch. Und er hat dann eine Form daraus entwickelt, die in wunderbar vielen Schnitten und so verfügbar ist. Eben wie gesagt, die heißt Henriette und kann man bei den Type Jockeys beziehen. Es ist eine Schrift, der man deutlich die Zeit anmerkt. Aber was sie kann, ist in jedem Fall wirklich den Charakter von ihm prägen. Ja. Und ich finde, das ist jetzt gar nicht so sehr wichtig, ob wir sie jetzt super gut finden genau. oder nicht. Aber sie kann jetzt zum das erfüllen, nämlich, dass sie wirklich lokal, individuell vertretend ist. Also sie ist ja und sie hat einen hohen Wiedererkennungswert und der hat diese Schrift. Natürlich gibt es jetzt Stellen, und das hat der Michael Hochleitner auch gemacht, wo man was verbessern kann und wo rein vom Type-Design her Optimierungsmöglichkeiten sind. Aber es ändert nichts daran, dass sie ein Charakter hat. Es ist die Wiener Straßen und, offiziellen Straßenschilder. Und da gibt es natürlich mehrere Methoden. Der Michael Hochleitner hat herausgefunden, dass es da was einer Stadt gut tut. Mehrere ja, wo man sagt, ah ja, da bin ich. Ganz abgesehen davon, dass Wien einen unglaublichen Vorteil hat, dass wir von der Straßenbeschilderung her wirklich eine hohe Kultur haben, nämlich, dass wir die auch wirklich finden, die Straßenschilder. Es gibt ja nicht viele Städte, wo ich mir fast sicher sein kann, dass ich an jeder Ecke tatsächlich eine Straßenbeschilderung finde. Das ist schon brauchbar. Ist die gut? Gefällt uns die? Es ist eine Schrift, der man deutlich die Zeit anmerkt, aber was sie kann, ist in jedem Fall wirklich den Charakter von Wim prägen. Ja? Und ich finde, das ist jetzt gar nicht so sehr wichtig, ob wir die jetzt super gut finden oder nicht, aber sie kann das erfüllen, nämlich, dass sie wirklich lokal, individuell und vertretend ist. Also sie ist... Ja, und sie hat einen hohen Wiedererkennungswert. Und wobei ich sagen muss, dass wenn die jetzt immer wirklich Stellen, und diese zwei Bereiche gemacht, mit dem oberen Dunkeln kann, und unteren Hellen oder so wählen, das finde ich, hatte auch schon einen gewissen Signalwert. Das finde ich nicht so schlecht. Was ich hier problematischer finde, ist, dass ich finde, dass die Schrift zu eng läuft. Jetzt läuft eine Spur zu eng, finde ich. Was einer Stadt ja, gut tut. Weil das ist negativ weiß auf dunklem Grund. Das überstrahlt ein bisschen, dann muss ich immer die Laufzeit ein bisschen erhöhen. Dass sie kondensiert ist, ist okay, damit ich mir sicher sein kann, dass ich mit dem das finde ich noch viel problematischer, als dass ich das Gefühl habe, sie ist gesichtslos, weil ich glaube, es genügt, weil ich das Layout sehr eindrücklich finde. Deswegen würde ich hier nicht mit der Kritik ansetzen. Das ist schon brauchbar. Andere Geschichte aus St. Valentin, dort, wo du an die Hitlerwerke, also Hermann die Panzerfabrik in Herzograd war das, Steierwerke irgendwie Verbindung. Und die haben recht viele nur, Straßennamen mit Gieslerherrstraße und Kremilbeck. Und die haben sich jetzt hier einen, aber sie ist verständlich. Sie haben dieses Beispiel genommen, Schillerstraße, Stifterstraße, wo auch erklärt wird, wer das ist. Aber Ja. Diese Straßenschilder, ich weiß nicht, welche Schrift das ist, in jeder beliebigen Stadt stehen. Das war vor Stalingrad. Für mich ist das jetzt einmal da haben die Nazis tatsächlich noch geglaubt, dass die Welt erobern werden. Und diese Schrift konnte man irgendwo lesen. Das heißt, wenn ich jetzt den Rest der Welt erobere, brauche ich eine Schrift, die verstanden wird, wenn ich Anschläge mache und wenn ich irgendwas affischiere. Und das war der Grund. Die Wolken, die da geschlagen wurden, um zu erklären, warum das plötzlich nicht mehr ist, waren ziemlich absurd, weil es hieß dann die Schwabacher Judenletter und so weiter, was total absurd ist. Und auch, also es gab ja... Das finde ich noch viel problematischer, als dass ich das Gefühl habe. Erstens einmal, es ist katholische Schrift. Die wurde entwickelt in südfranzösischen Klöstern. Damit fängt es einmal an. Ja, die gebrochenen Schriften. Damit fängt es einmal an. Also es Fraktur es die andere ist so, Fraktur die ich auch noch ist die habe, des, das ist irgendwas aus Innsbruck eine spätere Entwicklung der Straße wo ist ein Erika Weg also die erste gebrochene es gibt Schrift in Österreich die so ganz mir auf in Innsbruck gibt solche Straßenschilder in Krems, das heißt deswegen gebrochene Schrift weil wie du hier sehen kannst das wird nicht so mit einem Nazi-Schrift sondern ich setze öfter ab und setze öfter an es wird unterbrochen gebrochen weil unterbrochen nicht also es hat keine Rundungen sondern ich muss mit der Feder öfter ansetzen und aber da haben praktisch, also diese Fraktur, das ist ja hochinteressant, die Hitler dann praktisch 1941 auch verboten hat, weil sie eben zurückwärts gewandt ist. Und da gibt es die Textura und dann die Rotunda und dann die Schwabacher und dann die Fraktur. Fraktur ist eine Erscheinung des Frühbarock. Konnte man irgendwo lesen. Und in den Rest der Welt erobere. Es ist, generell sagt man Fraktur, was witzig ist, weil das ja auch wirklich gebrochen heißt auf Lateinisch, während Textur heißt verwoben, weil die eben so eng steht. Gebrochenen Schriften umfasst eben alle diese vier Klassen. Ja. Ziemlich absurd. Das ist aber jetzt wirklich schrifthistorisch nur. Total absurd ist. Und auch ohne Serifen. Weil nicht Juden diese Lettern gemacht haben, weil Christen haben Druckerpressen besessen und die also haben... Erstens ist es katholische Schrift. Ja, ist aber auch ein sehr unklarer Begriff, weil manchmal... Die Frakturschrift, diese... Die Antikweise ist sehr schwammig. Weiß, warum aber gebrochen, eigentlich muss man Serifenschriften und Serifenlose. Ja? Dann ist man auf der sicheren Seite. Eine spätere Entwicklung der gebrochenen Schriften. Also die erste gebrochene Schriftart war die Textur, ganz eng gewoben, die gotische Schrift. Was bricht da? Sie heißt deswegen gebrochene Schrift, weil, wie du hier sehen kannst, das wird nicht in einem Zug durchgezogen, sondern ich setze öfter ab. Unterbrochen. Es wird unterbrochen. Unterbrochen. Also es hat keine Rundungen, sondern ich muss mit der Feder öfter ansetzen und ziehe dann meine Geraden, die ich verbinde. Deswegen... Ich unterbreche den Strich oder ich breche den Strich, deswegen heißen sie gebrochene Schriften. Und da gibt's eben die Textura und dann die Rotunda und dann die Schwabacher und dann die Fraktur. Fraktur ist eine Erscheinung des Frühbarock, Barock. Und es ist generell, sagt man Fraktur, was witzig ist, weil das ja auch wirklich gebrochen heißt auf Lateinisch. Mit welchen Schriften? Während Textur heißt mit denen oder mit der? So eng steht. Und die, gebrochenen Schriften umfasst eben alle diese vier Klassen. Das ist aber jetzt Die Schrift. Und dann gibt es noch die Grotesk-Schriften, sind diese ohne Serifen, ohne diese Füßchen, die uns vertrauten Buchstaben. Ja. Und die Antiqua, das sind diese Schriften, die diese Füßchen haben. Ja, ist aber auch ein sehr unklarer Begriff, weil manchmal wäre noch nur älter. Also Antiqua ist ein sehr schwammiger Begriff. Aber eigentlich, man sagt Serifenschriften und Serifenlose. Ja. Dann ist man auf der Suche. Nein. Und dann ist also praktisch Hitler 1941 abgefahren verboten. Es geht darum, dass die ja eigentlich zu verwenden sehr nah und er hat es nicht in Auftrag gegeben, habe ich gelesen, aber es hat sich dann drei verschiedene und es sind sehr Nazi-Schriften entwickelt. Sie haben quasi die Formenmerkmale der gebrochenen Schriften, aber eigentlich die National und die Sachsenwahl. Und ich glaube, es ist jetzt von meiner Geschichte her auch ansieht. Ich habe es eben auch verwechselt. Ich finde, diese drei Schriftarten, gerade die Großbuchstaben, sind ja weit entfernt von den gebrochenen Nationalsozialisten habe. Es ist eben dann nicht die Grotesk-Schrift, die eben Es gibt natürlich eine ästhetische Qualität daran, dass immer so Nazi oder Rückständigkeit hindeutet, dass man mit dieser Zeit noch sympathisiert. Revival oder es gibt ein Interesse wieder an gebrochenen Schriften, weil es natürlich sehr interessante Formen. Also immer wenn ich in Österreich so alte Schilder sehe mit so gebrochenen Schriften, denke ich an die Nazis. Es ist aber, wenn ich jetzt das genauer anschaue, eben nicht diese gebrochene, die Fraktura gemeint, sondern diese drei Varianten, Sachsenwald, National und Tannenberg, die wirklich diese, da denke ich eben an diese, keine Ahnung, die nicht, SS, aber trotzdem nichts daran, dass Versammlungen in irgendwelchen Bierhallen also und diese Fahnen und Plakate und, aber ich glaube, also das sind mittlerweile die und das findet man in Österreich ja nicht mindestens können, weil gerade in den letzten zwei Jahrzehnten die Schriftentwicklung dermaßen, also wir haben so gute Schriften wie noch nie. Ja, weil erstens die Leute, die die machen, so viel besser sind, weil das Wissen darum so viel größer ist und weil die technischen Mittel so viel besser sind. Also die ganzen OpenType-Schriften mit all den OpenType-Features können typografisch Dinge, wir leben eigentlich momentan im Paradies. Ja, also so gut war es noch nie, weil es wirklich, also es gibt einfach. Aber wenn ich dir da zugehört habe, dann geht es ja Hand in Hand mit dem Inhalt. Die sind so gut gemacht, ja. Und es ist ein Spaß, damit zu arbeiten, ja. Natürlich würde man was finden. Die Frutiger ist aus den späten 60er Jahren. Möglichkeit. Moment. Formuniversen sind, ja. Aber 1976. Also sehr späte 60er Jahre. Und jetzt sagen die bei den Bahnhöfen, wir verwenden Frutiger. Eine großartig ausgearbeitet. Es ist echt schon lange her. Ja. Und vertraut. Es ist eine Generation. Der Reputation, die damit und, einhergeht. Da was ja aber als Typologe keine schlechte Idee ist, oder? Nicht, aber trotzdem ändert das nichts daran, dass man. Das ist schon noch in der Neuzeit, aber also warum nehmen wir nicht was? Ich würde mir wünschen, dass wenn ich schon in Österreich Erscheinungsbilder kreiere, dass ich österreichische Schriften verwende, auch deswegen, weil wir es zum ersten Mal können, seit langem. Und gleichzeitig wirklich zeitgenössische nehmen. Frutiger in allen Ehren, aber warum? Warum nicht was wirklich Aktuelles und was auch jemand hier bei uns hat machen können. So viel 30 Jahre, wenn man sagt 30 Jahre ist eine Generation. Weil die technischen Mittel so viel besser sind. Also die ganzen OpenType-Schriften. Also erstens einmal die Computertechnologie. 76 gab es noch keine Computertechnologie. Das ist einmal schon, weil es am Computer so gut geht. Und dann natürlich, dass wir 40 Jahre später in der Entwicklung sind. Und in 40 Jahren hat sich einfach wahnsinnig die sind so gut gemacht. Die Menschen, da würde man also etwas Sans-Serif-Schriften machen, haben die Frutiger durch und durch studiert. Und haben sie weitergeführt. Moment. Ja. Also, 1976. Das zum Beispiel ein Akkord von Stefan Willersdorfer. Aber 76 ist eindeutig meine Kleinkindzeit. Es ist echt schon lange. Und wenn ich die Wahl hätte, mit der Frutiger oder mit dem Akkord zu arbeiten, würde ich die Akkorde. Und da würde ich doch meinen, Leute. Ich finde. Das ist schon noch also die Akkord Neuzeit, aber hätte sicher mehr Individualität was, als diese Schrift. Was, also sicher. Ich würde mir wünschen, dass wenn ich schon in Österreich Erscheinungsbilder kreiere, wir würden spüren, aber nicht wissen. Auch deswegen, weil wir es zum ersten Mal können seit langem und gleichzeitig wirklich zeitgenössische nehmen. Ja, um jetzt in allen Ehren, aber, mich ganz weit rauszulehnen. Warum nicht? Ich würde ja wirklich so weit gehen, dass wenn jetzt hier Architektinnen am Werk waren für den Hauptbahnhof, ich auch möchte, dass hier eine Schrift gestaltet am Werk ist für die Beschriftung. Ja, ich möchte gerne. Was ändert sich in diesen 30 Jahren an der Schrift, dass man sagt, dass ja, das ist zeitgenössisch ist? Was Reise planen und die Architektinnen das Dach entwerfen, hätte ich gern, dass die Beschriftung auch jemand mit einem Entwurf beauftragt war und nicht etwas genommen wird, was schon da ist. 40 Jahre später in der Entwicklung sind und in 40 Jahren. Definitiv. Weil wenn ich ein eigenes aber Gebäude wie sieht man das entwerfe, in der Schrift? Warum nicht auch eine eigene Schrift entwerfen, das im Zusammenklang mit dem die Gebäude Menschen, die jetzt sans etwas machen, in Szene setzt. Haben die Frutiger durch. Das ist jetzt in anderen Ländern selbstverständlich. Der Frutiger hat damit begonnen, dass er die Frutiger selbst hat für Rossi natürlich, da hat ihren Ausgang genommen. Wir hätten keine Frutiger. Schon aufgesogen. Wir hätten keine Frutiger jetzt, wenn er nicht sozusagen für die gearbeitet hätte. Und das würde ich mir hier auch erwarten. Ja? Das heißt, und wie würden wir das am Hauptbahnhof merken? Mit großem Aufwand Architektinnen diesen Bahnhof entwerfen lassen, warum nicht bitte auch mit großem Aufwand jemanden eine dazu passende Beschriftung entwickeln lassen? Sicherlich. Wie würden wir das spüren? Vom Budget her ist das Peanuts. Ja. Niemand wird es beschreiben. Wir würden spüren, aber nicht wissen. Ja, ganz sicher. Also ich bin mal was würden wir da spüren? Als Grafiker, der Corporate Identity geschult ist oder zumindest darauf Wert legt. Ganz weit rauszulehnen. Ich würde wirklich sicherlich, so weit gehen, dass, wenn jetzt auch ihr wenn es nicht bewusst wird, aber es hätte seine Wirkung. Ich auch möchte, dass hier eine Schriftgestalterin am Werk ist für die Beschriftung. Ja, ich möchte gern, dass die Arbeitsteilung wirklich geschieht. Ja, das ist so wie die Leute, die Gleise planen und die Architektinnen das Dach entwerfen, hätte ich gern, dass für die Beschriftung auch jemand mit einem Entwurf beauftragt war und nicht etwas genommen wird, was schon da ist. Das heißt, eine eigene Schrift entwerfen. Okay, das ist gut. Hier beim Hauptbahnhof sehe ich es nicht ein. Ja? Da würde ich mir eigentlich wirklich wünschen, dass das im Zusammenhang mit dem Gebäude ich würde mir das echt wünschen. Ja. Etwas in Szene setzt. Wie wesentlich das jetzt ist, in anderen Ländern also kann man echt diskutieren. Aber wenn es eh schon da draufstehen muss, warum schreiben wir es nicht so gut wie möglich? In Paris, glaube ich, gell, am Flughafen. Natürlich, da hat ihren Ausgang genommen. Da ist er hingefahren, hat geschaut und hat... Wir hätten keine Frutiger jetzt, wenn er nicht sozusagen für die gearbeitet hätte. Und das würde ich mir hier auch erwarten. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt schon wirklich mit großen warum nicht bitte auch mit großem Aufwand jemanden eine dazu passende Beschriftung entwickeln lassen? Ja, vom Budget her ist das Peanuts. Ja. Niemand wird es beschreiben können, was genau ist, aber also alle würden spüren. Also noch einmal, die Tern ist sicherlich besser als die Schrift, die wir davor hatten. Ja. Ja, ganz sicher. Weil, ich bin mir ganz sicher, also jetzt als Grafiker. Nein, in dem Fall jetzt, ja. Aber jetzt rein, wenn warte mal, was haben wir denn hier? Wenn du dir das eh anschaust, ja. Auch wenn rein es nicht bewusst wird, aber die Lesbarkeit von einer großen Entfernung. Ja, aber was, also was zu beweisen oder auch war. Die Lesbarkeit im schnellen Vorbeifahren, die Lesbarkeit im Scheinwerferlicht oder bei Regen und so weiter. Offenbar, daher können wir es nur so machen. Um einiges höher als hier. Weil es eben, wie eben zum Beispiel, uns, wenn es besser wäre, zu sehr ablenken würde, und hier aber selbst bleibt, also an unser Selbst, also zu denken, dass mit dem Auge zusammenarbeitet, viel mehr Möglichkeiten in schneller Zeit unter schwierigen Umständen erkennen zu können, was hier steht. Ja. Was jetzt, finde ich, bei Wegweisern und so weiter echt ein Kriterium ist. Ja. Und ja, aber das ist das Brauchbare. Ja, das Brauchbare. Und es gibt dann schon auch, finde ich, eine Übergangszone. Ich meine, es gibt noch die Kategorie eben noch einmal nach draußen. Automatisch schöner ist. Es ist sehr wohl nicht also, egal, wie man Wegweiser in Österreich schreibt eine Brauchbarkeit und eine Nützbarkeit, und aus der die Schönheit ist. Das bricht doch einen Landstrich. Es ist sogar wie die Milch. Etwas, das sogenannte Schönes haben prägen, ohne aber eine es ist zumindest einmal größere Brauchbarkeit, wie der Landstrich beschrieben wird. Würde ich sagen, sind wir. Wie ist denn jetzt von deiner Meinung her der Landstrich derzeit beschrieben? Also mit den ganzen Autowegweisern. Nein, das ist wirklich egal, weil die Ortsnamen vollkommen. Warum? Warum? Neutral. Das hast du gesagt, diese Abstände sind müssen, egal was. Aber jetzt rein, wie der Ortsname heißt, es geht darum, dass ich ihn erkennen kann. Ja. Wenn du dir das eh anschaust, ja, rein die Lesbarkeit von einer großen Entfernung, ja, oder auch die Lesbarkeit im schnellen Vorbeifahren, die Lesbarkeit im Scheinwerferlicht oder gut, bei Regen und so weiter. Das sind schon Ikonen, weil die so oft bei uns sicherlich werden. Also um einiges höher als hier. Ja. Hier bei den neuen. Also das liegt in der Qualität. Natürlich, die prägen Landstriche. Also du weißt, aufgrund von dieser Schrift oder zum Beispiel, was die Margaret Halbert gemacht hat mit dem Jock Kinnear, das englische also Straßrot-Sein-System. Nicht nur, dass die eine eigene Schrift dazu entwickeln haben, sondern sie haben ja auch eine eigene Art von Ikonisierung der Wege und der Wege, die einzuschlagen sind, gefunden. Echten Kriterien. Das ist nach wie vor eine brechende ein Kriterium ist. Ja, aber das ist das Hauptkriterium. Das Brauchbare. Und es gibt dann schon noch eine Übergangszone, wo das, was besser funktioniert, auch automatisch schön ist. Mit großer Umsicht durchgeführt und vor allem auch sag ich jetzt als Designer, landabdeckend. Ja, es gibt einfach eine Brauchbarkeit und also die, die Interstate, das ist das amerikanische, die amerikanische Wegweiserschrift. Wenn wir die hat ja auch etwas, das sogenannt schön ist, eine ähnliche Charakteristik ohne eine wie größere die Brauchbarkeit, hat aber eine etwas mehr Individualität. Sind wir in großer Kitschgefahr. Ja. Am Inhalt kann es ja da jetzt nicht groß liegen. Also wenn der Ort Graben heißt, da wird man von inhaltlich nicht viel. Nein, das ist ja wirklich egal, weil die Ortsnamen ja vollkommen neutral in dem Fall dargestellt werden können müssen. Egal wie der Ortsname heißt, es geht darum, dass ich ihn erkennen kann. Ja. Aber es ist auch diese Abgrenzung natürlich interessant zu anderen Ländern, die ein anderes Schriftsystem, ich meine amerikanische Straßenbeschilderung Route 66, das kenne ich das, sogar, diese Eigenständigkeit der anderen Schrift. Bedenklich. Gut, also jetzt, aber naja, diese Highway-Schilder eben, deswegen. Aber die sind ja auch eigenständig erkennbar. Anstrich. Also du weißt aufgrund von dieser Schrift oder zum Beispiel, was die Margaret Calvert gemacht hat mit dem Jock Kinnear, dass das englische Straßenrot-Sein System. Das hängt davon ab, also nicht wenn nur, ich zum Beispiel zweisprachige Ortstafeln unterbinde, das ist Politik. Definitiv. Würde ich aber jetzt sagen, hat jetzt mit der Schrifttype nicht wirklich was. Das ist nach wie vor eine bahnbrechende Arbeit. Also das ist nach wie vor vom Design geschichtlichen her ein großartiges und umfassendes Unternehmen. Würde ich jetzt keinen Verdacht schöpfen. Und mit großer Umsicht durchgeführt und vor allem auch landabdeckend. Ja. Was mich noch interessieren würde, wer... Also die Interstate, das ist das amerikanische, die amerikanische Wegweiserschrift. Ja. Die hat ja auch ja, super. Eine ähnliche. Genau, so geht das. So geht das. Ja. Hat aber ein etwas mehr. Sehr schön, jetzt muss ich gleich nachschauen, wie sie ausschaut. Was mich noch interessieren würde, wäre der Anspruch des Staates, eine Landschaft zu prägen mit seiner Schrift. Ist das harmlos? Ist es einfach so, weil es halt der Straßenerhalter üblicherweise und die Normen vom Staat garantiert werden? Oder ist es eigentlich ein Machtanspruch, dem man eigentlich durchaus kritisch stehen sollte? Ich verstehe, was du meinst. Verordnungen, denen man kritisch gegenüberstehen soll. Werden ich finde das jetzt bei... unter der Voraussetzung, dass die Entscheidungen richtig gefällt werden. Ja, man muss die Schriften bei Namen kennen, das ist klar. Nettes Q hat die. Da fände ich andere Verordnungen, die, keine Ahnung, Minderheiten betreffen. Nein, das heißt nur, dass man... Also auch wenn jetzt, keine Ahnung, in Ungarn... Das Straßenschilderverordnung. Schön, lass uns doch was draus machen. Lass uns das doch irgendwas machen. Das hängt davon ab. Und dann sieht man eben, dass die Idee von dem R oder so von dort kommt. Dieses Ad ist sicher von denen dazu erfunden worden. Oder würde ich mal vermuten, oder? Lass mich mal schauen. Und dann ist es auch sehr schön, das ist so ein Stilmittel, dass man da das, also auch dieser Drop Shadow, und dass man hier das in zwei Linien eingeprägt hat. Das ist sicher ein Offensiv-Feature, die sicher witzig funktionieren. Aha, okay. Martin, würde ich jetzt keinen Verdacht schöpfen. Keinen Verdacht schöpfen. Ich habe mir für meinen Computer eine Schrift gekauft. Karosserie heißt die. Ich weiß nicht, weil es einfach nur ja, du musst, braucht. Ich finde es schön. Oh ja, ich kann dir. Bin stolz schauen. Auf Sie. Ich habe sie echt bezahlt. Damit ist ein Problem für die Schriftmischung. Ja, was, und ich verwende sie und mir gefällt sie. Was? Und die habe ich eben mitgekriegt, weil sie eben auch aufbereitet wurde von einer dieser oder die Type Endstufe ist im Graf. Beziehungsweise Shop, zwei Schriften miteinander zu vermischen. Ja. Du müsstest eigentlich zu der Schrift eine Serifenschrift verwenden. Ja. Und lass mich kurz schauen. Diese Schrift hat ja nur Großbuchstaben. Ja. Und ich sehe gerade, dass dieses Bild ist. Ja, genau, dieses. Kann das sein? Weil da steht Tune up your visuals with Carousel Fat. Genau. Das heißt, das ist eigentlich. Lass mich mal kurz. Das sind immer die Namen noch richtig. Ja, genau, das ist vielleicht markiert. Genau, out now. Ja, genau, das ist ein Scherz. Die wollen sozusagen nur diesen, da haben wir Letterwerk, die wollen diese 30er Jahre sozusagen nachschriften. Aber man, bin mir sicher, das ist nicht wurscht. Das findet man. Eigentlich dieses Bild hier. Aus dieser Zeit. Das ist nett gemacht. Das finde ich doch schön. Von einer Garage. Ja, genau. Das irgendwie draus machen. Ja, ja. Oh, das sind Schweizer. Dann sieht man eben, dass die Idee von dem R ja. oder so, dieses Ad, die sich von denen zugefunden. Ah, verstehe. Oder würde ich mal vermuten. Ja, ja. Lass mich mal schauen. Und dann ist es auch sehr schön, das ist so ein Stilmittel, dass man da das, also auch dieser Drop Shadow und dass man hier das in zwei Linien eingeht. Also diese tiefstehenden hier beim R und beim E, ja. Ja, das, ja. Ist ein bisschen so noch Art Deco. Ja. Ich scheitere dann aber immer, also sie als Überschrift oder zu, für nur probier mal die Mignon, wenn ich dazu. Eben einige wenige Worte brauche, also sie zu verwenden, aber wenn ich Mignon immer dann einen Text dazu brauche, ich finde keine Schrift, die dazu passt. Ja, du musst, da geht, keine Ahnung. Oh ja, ich kann dir schon. Ja, genau. Was macht man da? probier die mal dazu. Ja, und da gibt es auch, hast du sie auch condensed, genau, condensed, die könnte auch ganz gut passen dazu. Geh nochmal runter. Höchste oder die Endstufe ist im Grafikdesign. Ja? Zwei Schriften miteinander ja, zu vermischen. Du müsstest eigentlich zu der Schrift. Ja, aber du kannst nicht alles in Bold Condensed schreiben. Ja. Aber, ja. Und nehmen wir mal die normale Minion Pro. Diese Schrift hat ja nur Großbuchstaben. Ja. Und ich sehe gerade, dass dieses Bild ist vielleicht ein Fake. Kann das sein? Das kann durchaus sein. Weil da steht Tune up your visuals with Carousel. Genau. Das heißt, das ist eigentlich, lass mich kurz mal schauen. Auf diese Garage montiert. Genau, das ist vielleicht montiert, genau. Out now. Ja, genau, das ist ein Scherz. Die wollen sozusagen nur diesen, da ist ein Letterwerk, die wollen diese 30er Jahre sozusagen nachmachen. Ja, aber ja. Ich bin mir sicher, das ist natürlich eine danke, Schriftart, die findet man. Die Ausgabe Nummer 7. Aus dieser Zeit. Das ist nett gemacht. Amerika, oder? Ja. Ja, wahrscheinlich. Sicher. Danke, Martin. Oh, das sind gerne. Tschüss. Ja. Und ich spüre da so viel. Irgendwie, ich finde, die Person, die das eben gemacht hat, ist. Also diese tiefstehenden hier beim R und beim E. Ja, ja, ja genau. Das ist ein bisschen so noch Art Deco. Aha. Ja. Art Deco-Style. Was könntest du damit mischen? Du hast einen Mac? Ich habe einen Mac, ja. Probier mal die Mignon dazu. Systemschrift Mignon. Probier mal die Mignon dazu. Aha. Moment. Mignon Pro. Ja. Genau. Und dann aber Medium. Probier die mal dazu. Standard. Ja, und da gibt es auch, hast du sie auch condensed? Genau, condensed. Die könnte auch ganz gut passen dazu. Ah, die habe ich nur bold condensed. Warte mal. Geh nochmal runter. Na, da nur Bold Condensed. Okay. Soll ich die nehmen, Bold Condensed? Ja? Ja, aber du kannst nicht alles in Bold Condensed schreiben. Achso, das geht nicht, okay. Ja. Na, dann nehme ich Medium. Nehmen wir mal die normale Mignon Pro. Ups. Okay, aber da könnte man dann fein abstimmen. Ja. Also praktisch einmal schauen, Condensed, wo die steckt, nicht zu fett und ja, so. Das war's für heute. Ich denke schon. Ja. Mehr können wir nicht mehr tun. Also, danke. Das war Lob und Tadel, die Ausgabe Nummer 27. Ja, heute haben wir gelernt, was mit der Schrift und uns Menschen auf sich hat. Danke, Martin Tiefenthaler. Gerne. Tschüss. Thank you. Musik.